unser Thema sein. Und wie das Thema schon andeutet, kommt es mir zunächst nicht darauf an, mich zum Richter über Kuba aufzuschwingen oder mich zum Richter der kubanischen Revolution zu machen. Sondern zunächst mal leidenschaftslos sich mit dem Entwicklungsgang, den Zwecken der neueren Entwicklung Kubas auseinanderzusetzen und in der Diskussion gegebenenfalls gegen andere Meinungen auszudiskutieren. Vorbemerkung Nummer 1, was interessiert uns den Gegenstandpunkt an Kuba? Davon sind noch Plätze zum Sitzen. Ansonsten wäre es vielleicht zweckmäßig, gleich ein paar Stühle hinten hinzustellen, dann braucht nicht jeder Neuankömmling einen riesen Remitente zu veranstalten. Was interessiert uns an Kuba? Wenn heutzutage jemand in der Bundesrepublik Deutschland oder einem anderen westlichen Land, kapitalistischen Land, konfrontiert ist mit Rentenkürzung, Lohnkürzung, Arbeitszeitverlängerung, Entlassung. Und er fragt, warum und ob man nicht vielleicht was dagegen tun könnte, dann wird ihm das Maul gestopft mit dem Argument oder mit dem Stichwort Globalisierung. Sachzwang der Weltmärkte. Es geht nicht anders. Fidel Castro und seine Bewegung hat sich damals vor über 35 Jahren um sowas überhaupt nicht geschert. Hätten Sie damals eine Diskussion angezettelt in einer deutschen Talkshow, Sie wollen jetzt in Kuba alle Verhältnisse umstürzen, wäre Ihnen gesagt worden, das verstößt gegen die Gesetzmäßigkeiten des Weltmarkts, das verstößt gegen die Globalisierung, das verstößt gegen das, was vernünftig ist. Und das ist, bevor man sich mit der Sache näher befasst, dieser Bewegung gut zu schreiben. Das ist in einer Situation, in der alles dagegen gesprochen hat, so ein Projekt überhaupt zu unternehmen, festgehalten hat an ihrer Kritik am US-Imperialismus und ihr Projekt durchgezogen hat. Was hat Kuba gemacht? Kuba hat keine sozialistische Revolution zunächst gemacht, sondern hat unter der Führung Fidel Castros seine Abhängigkeit von den USA und seine Abhängigkeit von den Weltmärkten gekündigt. Dass der Sozialismus werden sollte, war am Anfang nicht festgestanden. Es ging ihnen um etwas anderes. Es ging ihnen darum, das Programm fortzusetzen, was 1898 gescheitert war, mit dem Vertreiben der Spanier durch die USA, und was gescheitert war durch die ganzen Jahre der scheinbaren Abhängigkeit oder auch der formellen Abhängigkeit bis in die 50er Jahre hinweg, ihr Land unabhängig zu machen von den Zwecken, denen es unterworfen war. Das waren zunächst die spanischen Kolonialisten und später dann die USA. Zweitens, Kuba verfügte für dieses Unabhängigkeitsprogramm in keiner Weise über die sachlichen Voraussetzungen. Es war abhängig gemacht vom Zucker, abhängig gemacht von den nicht Naturschätzen, sondern von der umgestalteten Natur, der für die Bedingungen, für die Bedürfnisse der USA umgestalteten Natur. Es entbehrte alles, was es braucht, um eine selbstständige ökonomische Entwicklung zu veranstalten. Der Gedanke der kubanischen Revolutionäre war, es müsste doch möglich sein, den Zucker, das Nickel, den Tabak, also die paar Bodenschätze oder Naturschätze, die aus Kuba zu gewinnen waren, aufgrund der Einrichtung dieses Landes, es müsste doch möglich sein, aus diesen Produkten mehr zu machen als bloß immer diese Fortsetzung der alten Abhängigkeit. Man könnte doch den Überschuss der Zuckerproduktion im Land behalten und industrialisieren. Im Land behalten und alphabetisieren. Im Land behalten, Gesundheitswesen aufzubauen und so weiter. Drittens. Das Pech zunächst der Kubas war, dass es für die Durchführung dieses Programms ohne unmittelbar auf Sozialismus orientiert zu sein, sofort mit der vollen Härte der USA rechnen musste, beziehungsweise die volle Härte der US-Reaktion Kuba am Markt getroffen hat, nämlich in seiner verwundbarsten Qualität als Exportland von Zucker. Der Boykott, die Nichtabnahme dieses einzigartigen Produkts, hätte die Revolution ein, zwei Jahre später erwirkt, bevor sie so richtig am Laufen gewesen war. Deswegen drittens, nur der Glücksfall des Ost-West-Gegensatzes, der Glücksfall, dass die Sowjetunion sich diese kastristische Bewegung zunutze gemacht hat, hat die Revolution gerettet, und zwar nach zwei Seiten hin, militärpolitisch, durch den Schutz, also durch die Einbeziehung Kubas ins atomare Pakt, und sachlich, indem aus der Sowjetunion und aus dem Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, also aus dem Ostblock, alle Rohstoffe und Industrieprodukte geliefert worden sind, die Kuba gebraucht hat für seine Entwicklung. Ohne diese Unterstützung wäre die Sache nicht gegangen. Das muss man sich deswegen zweimal unterstreichen oder dreimal unterstreichen, weil das auch bestimmte Entwicklungslinien Kubas erklärt. Viertens, trotzdem machten sich Castro und die Seinen nicht zum bloßen Anhängsel, zum bloßen Satelliten der Sowjetunion. Sie verfolgten vielmehr ihr eigenes Interesse, durchaus auch im Streit mit der Sowjetunion. Und der Streit bezog sich vor allem auf eines. Der Zweck der Sowjetunion war damals die Erreichung einer friedlichen Koexistenz, also die Herstellung friedlicher Beziehungen und Beziehungen von beiderseitigem Vorteil, hat es damals geheißen, mit den westlichen Staaten, mit den kapitalistischen Staaten. Kuba dagegen war der Auffassung, dass die revolutionären Staaten, die es auf der Welt gibt, nur dann in ihrer Qualität als revolutionäre Staaten zu retten sind oder zu halten sind, wenn die Revolution weiter voranschreitet. Fünftens, die objektiven Abhängigkeiten und Mängel, die Kuba vorgefunden hat und die auf Kuba auch nie beseitigt werden konnten, erklären viel von der Entwicklung Kubas, entschuldigen aber keine Fehler. Daher wird da, wo nötig, auch Kritik geäußert. Der Nachdruck besteht aber immer darin, zu beurteilen, wo ist Kuba wirklich Subjekt seiner Lage, wo sind es wirklich Fehler der Partei oder der Bewegung und wo sind es von außen aufgezwungene Notwendigkeiten, denen Recht und Schlecht Rechnung getragen worden ist. Die Ironie der Geschichte dabei liegt nämlich darin, ich habe vorhin bereits gesagt, der Anfang der kubanischen Revolution war noch kein Konsens einer sozialistischen Entwicklung in der Bewegung. Die Bewegung hat sich sogar gespalten nach der Revolution. Es gab Rücktritte von Staatsfunktionen, von bürgerlichen Kräften. Die kubanische Revolution ist sozialistisch geworden, eigentlich in Antwort auf den ökonomischen Angriff der USA. Die USA haben Kuba und die Castro-Bewegung zum Sozialismus hingebracht, hingetrieben. Und da haben sie aber auch dazu entschlossen, es zu werden. Also sie sind nicht bloß einfach hingetrieben worden, sie haben sich auch dazu entschlossen, es zu werden, aber auf ihre Weise. Und haben auch manche Differenzen mit der Sowjetunion im Organisieren der Ökonomie, in der Art und Weise des Umgangs mit dem Volk aufrechterhalten. Ich will jetzt erst einmal so vorweg Erklärung oder vorweg Ankündigung von Themen. Jetzt will ich am zweiten Punkt die Gliederung sagen und will auch gleich sagen, wo die Schwerpunkte liegen sollen. Denn man muss notwendigerweise auswählen. Ich will nicht 35 Jahre kubanische Entwicklung nachzeichnen in allen Einzelheiten. Der Hauptakzent soll liegen auf der neuesten Entwicklung. Deswegen die Entwicklung bis dahin vielleicht mehr in Thesen oder in kurzen Umrissen. Und dass man vielleicht spätestens in einer halben Stunde zum eigentlichen Thema des Abends kommt, nämlich zur heutigen Lage. Also erstens, die kubanische Revolution war zunächst ein nationaler Aufstand, eine Unabhängigkeitsbewegung, die Vollendung der Unabhängigkeit, die bloß formal staatlich bestanden hat, noch nicht mal da richtig. Es war eine Bewegung von Kräften von Sozialisten oder Kommunisten, nach dem vom Schlag eines Che Guevara, bis hin zu bürgerlichen Kräften, die eigentlich an dem Vorgängerregime die absolute Sklaventur gegenüber den USA kritisiert haben, die aber bei ihrer Entwicklung Kubas nicht an Sozialismus, an Enteignung von Kapitalisten und Großgrundbesitz gedacht haben. Zweiter Punkt wäre dann, dieser Aufstand war so radikal und so gründlich, im Unterschied zu vielen ähnlichen Aufständen in Lateinamerika und der Karibik gab es öfter Versuche, die nationale Unabhängigkeit zu vollenden. War so radikal in ihrem Unabhängigkeitswunsch, dass er darin die USA herausforderte. Die Kündigung der Verhältnisse, der Abhängigkeiten Kubas durch Fidel Castro und seine Bewegung hat nämlich nicht bloß bedeutet, da schert ein Land aus einer profitablen Ausbeutung. Das hat mehr bedeutet, da kündigt ein Land Machtverhältnisse, imperialistische Verhältnisse, könnte man auch dazu sagen, die die ganze Region geprägt haben. Nämlich das, was unter dem Stichwort Hinterhof gefasst wird. Wäre also dann noch mehr dazu zu sagen, was ist ein Hinterhof oder was ist der Hinterhof der USA und was ist das Interesse der USA gegen die kubanische Revolution. Drittens, die Antwort der USA bestand in der Erpressung mit den eingerichteten ökonomischen Abhängigkeiten. Diese Erpressung machte Castro im Unterschied zu anderen lateinamerikanischen Revolutionären nicht realistisch, in dem Sinne, er beugt sich dem, was Realität ist, sondern machte ihn als richtig radikal. Also ihn, der steht immer für die Bewegung. Aber es hängt tatsächlich auch viel an der Figur Fidel Castros. Er ist auch nach der Einschätzung seiner Führungsgenossen derjenige gewesen, der die entscheidenden Übergänge durchgesetzt hat gegenüber denen, die zunächst noch nicht der Auffassung waren, dass man die Übergänge machen sollte. Viertens, wie gesagt, dieser Übergang, die Antwort Castros war nicht realistisch, sondern hat ihn zum Übergang gebracht, Sozialist, Marxist, Kommunist zu werden. Dies aber nicht bedingungslos, mit sklavischer Übernahme der sowjetischen Entwicklungsmodelle, sondern mit recht eigenwilligen Konzepten, die ihn in den ersten Jahren der kubanischen Entwicklung auch fortwährend in Konflikt mit den sowjetischen Experten gebracht haben. Fünftens, aufgrund von Schwierigkeiten, die darin bestanden, dass die verschiedenen Versuche, Kuba kommunistisch oder sozialistisch zu entwickeln, manchmal Fiasko, manchmal Desaster geendet haben, jedenfalls nie so ganz zu dem geführt haben, was eigentlich beabsichtigt war, sowohl was die Zuckerernte betrifft, als auch was die Industrialisierung betrifft, war Kuba fünftens dann in den 70er Jahren spätestens in der Situation, den Ratgebern des LGW mehr Rechnung zu tragen. Es muss die Formen der Planung übernehmen, auch Formen der politischen Herrschaft, die Etablierung einer kommunistischen Partei mit dann auch Parteitagen, die es ja auch zunächst kaum gegeben hat, also die Umwandlung einer mehr bewegungsartigen Organisation des Volkes zu einer Parteistruktur für lange Zeit. Und Übernahme bestimmter Planprinzipien aus dem LGW und vor allem den Einbau Kubas in die Arbeitsteilung des LGW. Das wäre dann der Punkt. Also die Fixierung Kubas auf die natürlichen Voraussetzungen, über die es damals verfügt hat, nämlich wieder Zucker, Nickel und noch ein paar neue Erneuerungen, die sie im Laufe des Sozialismus eingeführt haben, Zitrusfrüchte und sowas. Aber jedenfalls eigentlich nicht Industrialisierung, sondern als Agrarstaat oder als Rohstofflieferant von agrarischen Produkten. Darüber wird zu diskutieren, ob das ein Fehler war oder ob das vernünftig war. Fatal war sechstens diese Fixierung Kubas auf den Zuckerproduzenten mit dem Aufgeben der Sowjetunion, mit dem Zusammenbruch des realen Sozialismus. Denn damit war Kuba ja nicht mehr eingebunden in der Arbeitsteilung, es lief der Zucker und kriegt dafür alle Maschinen und sonst und andere Sachen, die man braucht, um ein modernes Leben zu fristen. Sondern jetzt war Kuba wieder zurückgeworfen auf die Zuckerproduktion, zwar auf eine produktivere als früher, aber damit auch zugleich abhängiger von Maschinen, von Maschinenproduktion, von Maschinenlieferungen, Ersatzteillieferungen, über die es nicht mehr verfügte. Siebtens, Kuba hat die Aufgabe des realen Sozialismus nicht beantwortet mit einem gleichen Schritt, ähnlich wie die Ostblockstaaten, sondern hat sich dazu entschlossen, den Sozialismus beizubehalten. Allerdings unter Bedingungen des Weltmarkts, das heißt unter schrittweiser Unterwerfung der eigenen Wirtschaft unter die Gesetzmäßigkeit des Weltmarkts. Also man könnte in dem Diktum Castro sagen, sie wollen die Quadratur des Kreises schaffen, den Kapitalismus benutzen als Mittel zur Rettung des Sozialismus oder den Sozialismus durch Kapitalismus retten. Dieses Projekt hat seine Eigenheiten und darüber wird hauptsächlich zu reden sein, welchen Gesetzmäßigkeiten unterwirft man sich da, was kann man da noch aufrechterhalten oder was muss man opfern. Dieses ganze Projekt wird zugleich gebremst durch den fortbestehenden Boykott der USA und zugleich aufrechterhalten. Also meine These ist nicht bloß gebremst, es wird auch der Sozialismus oder die bestimmte Form des Sozialismus wird auch ein Stück weit aufgehalten. Es ist nämlich nicht klar, dass boykottfreie Länder der dritten Welt gut damit fahren, mit den Beziehungen, mit den freien Beziehungen mit dem Weltmarkt. Und das wäre der Rahmen. Kann ich, habe jetzt jeder einen Platz, sonst tun wir noch ein paar Stühle, da vorne sind noch massenhaft Stühle. Braucht niemand stehen. Den Anfang der Revolution, in der Zeit, in der es noch offen war, welche Richtung soll eigentlich eingeschlagen werden. Das kann man sehr schön einer Schrift vom Che Guevara entnehmen. Da gab es eine Diskussion, welchen Entwicklungsweg soll denn die nationale Unabhängigkeit nehmen. Soll sie mit marktwirtschaftlichen Methoden die Wirtschaft entwickeln? Oder mit sozialistischen Methoden. Und dazu sagt vertritt Che Guevara folgende Position: Zwischen den beiden Entwicklungstypen, Marktwirtschaft und revolutionärer Weg, also Entwicklung durch freie Marktwirtschaft oder Entwicklung durch Revolution, revolutionäre Wirtschaft, besteht ein großer Unterschied. Im ersten Fall konzentriert sich der Reichtum in den Händen einiger weniger Glücklicher, der Günstlinge der Regierungen, der besten Speichellecker. Im anderen ist der Reichtum Besitz des Volkes. Er kann viel schneller entwickelt und gleichzeitig innerhalb des gesamten Industriepanoramas koordiniert werden. Jedes Geschäftsunternehmen steht im Dienst der Gesamtentwicklung der Nation. Wir werden von unserem Reichtum nichts mehr an ausländische Monopole ausliefern. Überdies werden wir daran gehen, unsere gestohlenen Güter von den fremden Monopolgesellschaften wieder einzutreiben. Das sind die grundlegenden Unterschiede zwischen den beiden Wegen, denen wir uns gegenübersehen. der Weg der freien Marktwirtschaft auf der einen Seite, der revolutionäre Weg auf der anderen. Wir, das kubanische Volk, haben den revolutionären Weg gewählt. Dieses Zitat verrät, dass in der Bewegung, in der Castro-Bewegung, die Entscheidung noch nicht von allen anderen gefallen war, dass man Sozialismus machen soll. Vielmehr gab es starke Kräfte, die der Auffassung waren, sowohl innerhalb der Kommunistischen Partei Kubas, die sie halt auch noch gegeben hat, die zunächst überhaupt den ganzen revolutionären Weg Fidel Castros politisch bekämpft hat, für einen Fehler hielt, als auch innerhalb der bürgerlichen Kräfte, die diese Bewegung unterstützt haben in den Städten, wurde die Auffassung vertreten, man solle nicht alles sozialisieren, sondern man solle mit der nationalen Bourgeoisie, also mit der Unabhängigkeit Kubas anstrebende Bourgeoisie, zusammenarbeiten, also denen auch Privateigentum lassen. Und dagegen sagte Che Guevara und die Fraktion um ihn, das wäre ein Fehler. Warum wäre es ein Fehler? Denn wir wollen ein Modell nehmen, wo der Reichtum des Volkes möglichst schnell wächst. Jetzt überlegt man mal folgende im Kontrast zu heute. Mittlerweile gilt als Dogma in allen öffentlichen Diskussionen im Westen hier, seit der reale Sozialismus abgedankt hat, dass die beste und einzige Wirtschaftsform für alle möglichen Zwecke Marktwirtschaft sei. Che Guevara war der Auffassung, er hat es zwar ausgedrückt als, was geht schneller, aber Che Guevara war insofern der richtigen Auffassung, dass wenn es darum geht, für das Volk Mittel zu entwickeln, also ein Gesundheitswesen zum Beispiel, Schulen, Wohnung für jeden, dann kann ein Land der dritten Welt unmöglich die Gesetzmäßigkeiten übernehmen, die in allen anderen Ländern der dritten Welt am Wirken sind, für die es nämlich unökonomisch und unrentabel ist, alle zu alphabetisieren, unökonomisch und unrentabel ist, ein allgemeines Gesundheitswesen aufzubauen und unrentabel ist, für alle halbwegs brauchbaren Wohnraum zu bereitzustellen. Das war dem Che Guevara und seiner der Abteilung um ihn, wohl auch Fidel Castro klar, dass das nicht funktioniert. Wenn man das will, dann kann man nicht auf Kapitalismus setzen. Schlecht waren ihre, das ist böse in Klammern, da bin ich gar nicht bloß zum Rechten, schlecht waren ihre Charakterisierung des Kapitalismus mit Speichelleckerei und sowas. Nein, Kapitalismus ist nicht Speichelleckerei, Kapitalismus ist die Verwertung des Werts, koste was es wolle und sei es auf Kosten selbst derer, die ihn besitzen. Also das ist gar nicht wahr, dass vom Kapitalismus alle Speichelleger immer unter allen Umständen Vorteile haben. Das ist aber jetzt gar nicht so wichtig. Wichtiger ist mehr die Entscheidung der kubanischen Revolution unter dem Druck der USA befördert für etwas, was er dann nennt, Che Guevara nennt, Fidel Castro zitiert, wir bilden eine Volksgesellschaft, Aktiengesellschaft. Also bei uns ist Volk, die sind die Aktionäre. Konzept bestand also darin, man verwendet den Überschuss aus der zunächst bloß Zuckerproduktion zur Emanzipation von ihm, Industrialisierung. Bevor es noch richtig geklärt war, bevor noch richtig ein Plan im Sinne einer allseitigen Entwicklung für Kuba stand, war bereits der Konter der USA, nämlich das Embargo. Die USA haben nämlich klargestellt, der Zuckerpreis auf dem Weltmarkt ist nicht dazu da, sich davon zu emanzipieren vom Zucker. Ein Land, was für die Zuckerproduktion eingerichtet worden ist, hat dabei zu bleiben. Ja, mehr noch. Die Abhängigkeit vom Zucker ist genau das, was Kuba zu einem alternativlosen, zu einer alternativlosen Unterordnung unter die Herrschaft der USA zwingt oder gezwungen hat. Da kommen wir jetzt zu dem Punkt Hinterhof. Was ist ein Hinterhof? Oder was ist der Hinterhof der USA? Hinterhöfe gibt es mehr in der Weltgeschichte. Deutschland und die EU sind zurzeit dabei, sich so ähnlich in Mitteleuropa und Osteuropa aufzubauen. Hinterhöfe sind Staaten, die nicht bloß politisch abhängig gemacht sind, wie Kolonien, am Ende mit direkter Herrschaft, sondern im Gegenteil, die formal selbstständige Republiken sein können oder sind, deren Ökonomie aber so eindeutig auf das jeweilige Zentrum, auf das imperialistische Zentrum ausgerichtet ist, dass es gewissermaßen eine sachzwangartige Grundlage dafür gibt, nicht auszubrechen, nicht zu kündigen. Dass es unrealistisch erscheint, was anders zu machen, als sich einzufügen in die in irgendwann gewaltsam übergestülpte Ordnung. Natürlich ist am Anfang der Einrichtung eine Gewalttat. Keine Nation macht sich freiwillig zum Hinterhof. Mit wenigen Ausnahmen. Irgendwo braucht es die Gewalt, die Staaten dazu zu zwingen, sich dem einzufügen und alle Entwicklungsalternativen sein zu lassen. Da sind auch jede Menge Aufstände gebaut worden, die niederkartätscht worden sind, aber dann sind die karibischen Staaten und Teile von Lateinamerika so eindeutig auf die Ökonomie, also von der Ökonomie her, von der Staatsgrundlage her, von allem materiellen Reichtum, der im Land vorhanden ist, so eindeutig auf die USA hin ausgerichtet, dass es dumm erscheint, unrealistisch und weltfremd, das zu kündigen. Und das macht dann aus, dass dann alle revolutionären Bewegungen oder die meisten revolutionären Bewegungen in Lateinamerika und in Mittelamerika, wo sie dann irgendwann mal versucht haben, so in die Nähe der Macht zu kommen, immer wieder davon zurückgekrebst sind. Immer ist ihnen klar geworden, kaum an der Macht oder vielleicht mal hingewählt worden, dass sie entweder ihr Programm der Unabhängigkeit kündigen müssen oder aber und sie unterordnen oder aber feststellen müssen, sie sind so erpressbar bis hin, sie werden, wenn sie der Erpressung auch nicht gehören, sie werden weggeputzt. Beispiel Guatemala. In Guatemala ist es bis dahin gekommen, dass ein Präsident in 1954 namens Arbenz es probiert hat und dann ist er weggeputscht worden durch Unterstützung der USA. Also dann hat sich jemand vergangen und dieses vor Augen, oder dieses haben die Kubaner vor Augen, diese Erfahrung, und haben sich auf den Standpunkt gestellt, wir kündigen den Hinterhof, wir brechen aus dem Hinterhof aus. Das ging nur, habe ich vorhin schon gesagt, auf Basis des Ost-West-Gegensatzes. Aber dazu später noch. Gibt es jetzt zu diesem Anfangspunkt Kubas noch Fragen? Da wäre ich jetzt eigentlich erstmal damit fertig. Ich wollte es ja kurz machen, sonst kommen wir zum Hauptpunkt nicht. Aber gibt es jetzt da noch Nachfragen zu dieser Anfangsperiode Kubas? Ich fand es einigermaßen interessant, wie es dir gelungen ist, sozusagen die Monokultur unter der Vorherrschaft der Amerikaner vor der Revolution oder des Testo-Revolutionärs nicht zu kritisieren und sie nach der Revolution so wunderbar als Arbeitszeichen zurechtzuhalten. Habe ich nicht. Einigermaßen aufstellen. Aber ich habe nicht gerechtfertigt. Ich habe was anderes gesagt. Ich habe gesagt, sie haben vorgefunden, die Einrichtung Kubas, also bei der Revolution, die Einrichtung Kubas zur Zuckerplantage. Und haben den Plan gehabt, davon loszukommen. Und mussten dann auf Basis der Unterstützung der Sowjetunion den Preis dafür zahlen, sich einzuordnen in den RGW, in die RGW-Arbeitsteilung. Ich habe nicht gesagt, das war gut so. Ja, aber eben. Was? Das ist doch schon allerhand. Was heißt allerhand? Also ob das wert ist oder nicht, das ist doch schon eine passable Feststellung. Ja, was ziehst du aus der Feststellung? Das jetzt darunter noch für, als eine besondere, was sie daran jetzt für die antiimperialistische oder sogar sozialistische Heldentat erklärt. Das ist ja einigermaßen interessant. Weil es stellt sich jedenfalls nicht gerade auf irgendetwas, was man als sozialistische Produktion bezeichnet würde. Ich weiß nicht, was du an dem Faktum für interessant findest. Ich habe ja nichts gebilligt. Ich habe erstmal gesagt, was sie vorfinden, ist die Abhängigkeit vom Zucker. Dadurch kommt Kuba auf den Zweig. Der Reichtum, der in Kuba produziert wird in Form von Zucker, ist kapitalistischer Reichtum, der ins Ausland wandert. Und das Volk wird insofern einbezogen, als ein paar Zuckerarbeiter dazu nötig sind, den Zucker zu schlagen. Und der Rest des Volkes ist uninteressant. Das war der Ausgangspunkt. Der Endpunkt oder der Zwischenpunkt nach der Eingliederung in den RGW war, dass die Sowjetunion Kuba dazu gebracht hat, einzuwilligen in die Konzentration der ökonomischen Anstrengungen auf den Zucker. Das ist einerseits bedauerlich, andererseits ist doch ein Unterschied festzuhalten, den ich bei aller möglichen Kritik erstmal rauszustreichen ist. Die UdSSR hat den Zucker, der in Kuba produziert worden ist, nicht als Reichtum rausgezogen und behalten, wie die Zuckerkapitalisten in der vorrevolutionären Zeit, sondern hat Kuba dafür, ohne groß zu rechnen, also ohne zu sagen, der Weltmarktpreis ist ja bloß halb so groß und so weiter, ohne groß zu rechnen, Kuba dafür alle Mittel gegeben, um den Staat aufzubauen, den Kuba dann aufgebaut hat, nämlich einen ziemlich entwickelten Sozialstaat. Mit etlicher Industrie und mit etlicher Nahrungsmittelproduktion. Das ist ein entscheidender Unterschied. Es geht jetzt nicht ums Loben, sondern es geht jetzt erst bloß ums Feststellen, was ist der Unterschied einer kapitalistischen Abhängigkeit vom Zucker, Kubas, und was ist der Unterschied, was ist im Unterschied dazu, die Abhängigkeit in realsozialistischer Zeit. Da ist nämlich der Zucker tatsächlich ein Mittel gewesen für Kuba, an Produktionsmittel zu kommen, an Maschinen zu kommen, an Nahrungsmittel zu kommen, die es im Eigenland nicht vorgefunden hat. Ja. Nein, das stimmt aber nicht ganz der Punkt. Ja, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber die, dass Kuba nicht glücklich war damit mit dem Beschluss. Und es war dann eine Kuba mit in den. Das mag ja sein, dass er einen Gefallen damit getan hat, aber Kuba wollte diesen Gefallen so gar nicht. Kuba wollte einen anderen Gefallen. Kuba wollte lieber Industrie aufbauen und die Industrialisierung, die er selber wollte, ist im Rahmen des RGW ab den 70er Jahren nicht genehmigt worden. Es mag ja sein, dass du den Zucker von Kuba nicht gewollt hast. Ja. Da musst du zur Kenntnis nehmen, dass der RGW ein System war, wo die verschiedenen Teilnehmerstaaten unter sich eine gewisse Arbeitsteilung ausgemacht haben, wo zum Beispiel Bulgarien, wo als Agrarland vorgesehen war, die DDR als Maschinenbauproduzent, die Ungarn als Omnibusproduzent und so weiter und so fort. Da waren bestimmte Schwerpunkte ausgemacht und für Kuba war der Schwerpunkt Zucker. Und im Gegenzug dagegen sollten dann die anderen Staaten natürlich die Produktion, die schwerpunktmäßig woanders gemacht wird, zurückfahren. Also die DDR sollte natürlich dann die Zuckerrübenproduktion zurückfahren weil jetzt Kuba dafür zuständig gewesen wäre. Nur, dass der ganze RGW, wenn du das wissen willst, der RGW hat nämlich deswegen nicht geklappt, weil er zugleich eine Konkurrenz von Nationalstaaten war. Die Staaten haben sich nämlich zum Teil auch gar nicht dran gehalten. Sie haben die Arbeitsteilung, die sie ausgemacht haben, einerseits, andererseits gar nicht gewollt. Weil nämlich der eine oder andere Staat nicht zufrieden war mit der Rolle, in die er dort eingeplant war. Es fällt bloß vom Thema ab, wenn wir uns da näher damit befassen. Der Gefallen, der Kuba getan worden ist, ist ein anderer. Nicht, dass man ihm den Zucker abgekauft hat, sondern dass man Kuba gerettet hat vor der Erpressung durch die USA. Vernünftiger, ökonomischer wäre es natürlich gewesen, wenn die Kubaner den Zucker in der unmittelbaren Umgebung verkaufen, nicht um die halbe Welt kutschieren. Bloß der Imperialismus ist auf dem Gebiet nicht ökonomisch rechnend, sondern es ging darum, Kuba zu erwürgen, also den Sozialismus auf Kuba abzustellen. Und deswegen war Kuba dazu gezwungen, diese etwas ökonomisch unvernünftige Wirtschaftsweise oder Arbeitsplan mit dem RGW einzugehen, nämlich als Zuckerproduzent in Zuckerproduzentenländer zu liefern. So, das bloß dazu. Es war doch aber auch klar, dass das RGW ist eine Machtfrage, das muss man auch mal sagen. Es war doch auch in gewisser Weise ein strategisches Moment, dass irgendwie Kuba in dieses Land dort an der Regierung, die politisch günstige Situation, in dem die halt auch in der Agrarland da in gewisser Abhängigkeit zum RGW gehalten wurden, war doch auch eine Machtfrage. Also irgendwie. Richtig, aber jetzt muss man aufpassen, dass auch Machtfrage ist ja eine sehr leere Kategorie. Denn Kuba ist ja immerhin, und das will ich demnächst daneben dagegen schon sagen, gegen alle sogenannten Machtfragen, die da geklärt worden sind. Kuba war kein Staat, der sich hat vorschreiben lassen, was es mit seinen Überschüssen und was es mit seinen Mitteln anstellt. Kuba hat trotzdem industrialisiert und Kuba hat aus den Überschüssen, die ihm aus dem Ostblock zuteil geworden sind, System aufgebaut, das Sozialstaatssystem aufgebaut, was sich durchaus sehen lassen kann. Also das ist andererseits festzuhalten, und daran kann man sehen, eine Zuckerkolonie des Sozialismus stellt sich besser als eine Zuckerkolonie des Kapitalismus. Weil beim Kapitalismus heißt nämlich das nämlich Verelendung, und beim Sozialismus heißt es bei allen möglichen Kritiken und Machtungleichgewichten immerhin eines, es ist dafür gesorgt worden, es war akzeptiert und anerkannt, dass jedes Land nach Maßgabe seiner Fähigkeit und seiner Mittel sein Reichtum für die Entwicklung seines Volkes, die Alphabetisierung und so weiter, verwendet. Auf den Unterschied, den will ich nicht am Tisch fallen lassen, und mit der blanken Kategorie Macht, die einen sind mächtiger, die anderen sind unmächtiger, totschlagen. Ja, der Punkt ist auch noch der, ja. Ich habe mich gemeldet. Ja, bist du dran, ja. Ja, also Kuba wollte unabhängig werden und hat eigentlich nur eine Unabhängigkeit durch eine andere Unabhängigkeit eingetauscht. Aber die Unabhängigkeit von der Sowjetunion war vielleicht nicht gar so knechtisch wie die von der USA. Und ich weiß, dass Kuba sich ja eigentlich von diesen Monokulturen los sagen wollte. Sie wollten also wegkommen vom Zucker und vom Nickel, vom Tabak. Wir hatten es ja nicht. Und Sie haben da auch Versuche gemacht. Wie weit sind Sie da eigentlich vorangekommen? Und wie weit wurden Sie da von der Sowjetunion auch unterstützt? Oder war man nicht daran gehindert, so etwas zu machen? Also loszukommen von diesen Monokulturen. Ja, das wäre Thema auch dann der gegenwärtigen Lage, denn das sind ja die Produktionszweige, mit denen sie jetzt versuchen, auf den Weltmarkt einzusteigen. Das wäre also vor allem die Pharmaindustrie und die Biotechnik, da haben sie selbstständig was entwickelt. Sie haben auch andere Produkte noch angebaut, die ursprünglich nicht vorhanden waren, haben neue Rinderformen gezüchtet, die dort dem karibischen oder dem tropischen Milieu angepasst sind. Sie haben also durchaus teils agrarindustriell, teils richtig industriell, also fabrikationsmäßig vorbereitet auf Industrialisierung. Nur waren Sie da gebremst durch diese Arbeitsteilung. Da hinten war noch eine Meldung hinter der Säule. Wenn du jetzt ergänzen hast, zum Beispiel die politische Zwecksetzung und Absicht an die verwandten Mittel von Monopolen und Konzernen, die da amerikanischen Händler betrieben wurden, das wird so gezeigt, dass unter der Ausbildung auf dem Weltmarkt die Leute, die praktisch da gewohnt haben, nur ein einziges Hindernis waren und auf den Ländern vertrieben wurden oder sich in die großen Städte da geflüchtet haben, das kam halt für die Monokultur dahergerichtet wurde. Das unterschreibt schon nochmal zu, dass die verdammte Zucker oder die Monokulturproduktion bis jetzt schlau war oder nicht, weil sie nicht der Bevölkerung zugute kommen. Ja. Der Umgang mit der Arbeitskraft oder der Umgang mit dem Volk unterscheidet sich fundamental. Und das hat was zu tun mit dem unterschiedlichen Zweck. Baue ich Zucker an, um kapitalistischen Gesellschaften den Mehrwert zu erzeugen, dann ist Zucker, wird Zucker kalkuliert nach Kosten und Überschuss. Man verwendet eine Arbeitskräfte, die möglichst billig sein müssen oder sind. Und in Ländern der dritten Welt verfügt man über jede Menge billiger Arbeitskräfte, unter anderem auch dadurch, dass man zweitens den Rest des Landes, der gerade noch nicht in der Plantagenwirtschaft unterworfen ist, daraufhin besichtigt, ob es lohnend ist, es auszudehnen. In der Werbung von Ländern der dritten Welt in der Plantagenwirtschaft heißt, hat immer das Moment des extensiven Ausdehnens aufs ganze Land. Und das führt dazu, dass der große Teil der Landbevölkerung dann vertrieben werden und in Subsistenzweise gebracht werden. Sie produzieren nicht für den Markt, sie sind unbrauchbar. Andererseits aber in den Städten keine Arbeit finden, für die sie einen Lohn bekommen, von dem sie anständig leben können. Kuba hat auch die Anbauflächen für Zucker erweitert, hat natürlich dann auch bisheriges Reis oder sonstiges Land umgewandelt in Zuckerland im Laufe der Ausweitung, hat er immer darauf geachtet, dass jeder, der auf dem Land freigesetzt wird, eingebunden wird in irgendwelche anderen Produktionszweige in den Städten oder in der Agroindustrie, in der Verarbeitung des Zuckers. Kuba hat zum Beispiel bereits sehr bald angefangen, aus Teilen des Zuckers Melasse herzustellen, was in der DDR als Viehfutter verwendet worden ist. Man hat im Austausch dafür Milchprodukte aus der DDR bezogen, die in den karibischen Bedingungen zum Teil, also die Großviehzucht, ungünstig zu machen ist. Also nur unter Raubbaubedingungen fast zu machen war, jedenfalls am Anfang. Das war zum Beispiel so ein Moment, man hat den Zucker, über den man verfügt hat, auch verwendet, um was anderes draus zu machen, außer ihn einfach auf dem Leihmarkt zu verkaufen und in den Profit von den Gesellschaften fließen zu lassen. Man hat ihn verwendet, um Milchprodukte zu kriegen und damit die Kinder und die Alten und dann später auch, wie genügend Milch vorhanden war, auch die anderen Teile des Volkes mit Milchprodukten zu versorgen. Da bin ich jetzt gleich auf den Punkt gekommen, dieses Versorgewesen, die Versorgung in Kuba war von allem Anfang an ausgerichtet nicht auf jeder verdient irgendein Batzen Geld, mehr oder weniger, und dann muss er eben schauen, wie er mit dem Geld zurande kommt, sondern es war von allem Anfang Zweck der Ökonomie und vor allem von Che Guevara ganz explizit in theoretischen Schriften begründet, dass möglichst bald und immer dann, wenn möglich, Teile der Ernährung oder der Lebensmittel und der sonstigen Mittel zur Lebensführung den Weltwirtschaft entzogen werden und verteilt werden. Und weil klar war, dass in Kuba in den 60er Jahren und auch noch in den 70er Jahren nicht genügend vorhanden war, um ein flottes Leben für alle zu garantieren, hat man zugeteilt. Nicht übers Geld, weil es nämlich dazu führt, wer Geld hat. Und wer kein Geld hat, hat nichts. Sondern zugeteilt über ein Zuteilungswesen, was eine gewisse Ähnlichkeit hat mit dem Markensystem in Kriegsnot, Kriegszeiten in Deutschland und sowas. Diese sogenannte Libretta, das Büchlein. In der Libretta war genau drin gestanden, auf was hat ein jeder, entsprechend seinem Alter oder seiner gesellschaftlichen oder sonstigen Stellung, auf Beruf zum Beispiel, auf was hat er Anspruch? Zuckerrohrarbeiter mit ihrer harten Arbeit mehr, Frauen, die schwanger sind, auch mehr, Kinder und so weiter, war genau geplant. Und da hat man ein Zuzahlungswesen gemacht, Geld hat man auch noch gebraucht, um es zu kaufen, aber das Entscheidende war das Geld, das Entscheidende war das Recht auf einen Teil des Produkts. Man hat also in Kuba darauf geachtet, dass Versorgung der Zweck ist und nicht Geschäftemacherei. Das ist wichtig, weil vor allem jetzt in der neuen Phase dieses System sich auflöst oder aufgelöst wird durch geldwirtschaftliche Verkehrsformen zum Schaden eines Teils der Kubaner. So, wo waren wir jetzt? Wir waren bei dem Punkt, Kuba hat ein Unabhängigkeitsprogramm versucht durchzuführen, musste sich aber dann den RGW-Zwängen oder den RGW-Prinzipien unterordnen und dazu noch was Zweites sagen. Neben dem, was schon gefallen ist, es ist ein Unterschied, ob man Zuckerproduzent für den kapitalistischen Weltmarkt ist oder Zuckerproduzent für den RGW. Würde man alle sozialistischen Länder als ein Land nehmen, so wie es ursprünglich die Idee der Union der sozialistischen Sowjetrepubliken war, also dass eine Union gebildet wird von allen, die eine Revolution durchgeführt haben, nicht von vornherein unvernünftig, sich dazu zu entscheiden, dass nicht jede Region alles macht. So wie auch in einem kapitalistischen Land nicht jede Region alles herstellt, in einem Staat. Das ist überhaupt nicht nötig. Also es ist nicht von vornherein was Verbrecherisches, wenn sich Länder zusammenschließen und sagen, wir haben alle den gleichen Zweck, nämlich versorgen unsere Völkerschaften mit einem möglichst hohen Niveau und eignet sich ein tropisches Land für bestimmte Produktionen besser als ein Land am Polarkreis und Länder mit gemäßigter Zone haben andere Anbaumethoden als Länder, wo es viel regnet. Also es ist kein Verbrechen, wenn man sich dazu entscheidet. Das will ich bloß noch dazu sagen, weil es immer so gesagt wird, vom Standpunkt der Unabhängigkeit wäre es doch ein Verbrechen, Kuba als Agrarland oder im großen Teil als Agrarland festzuhalten. Nein, es ist kein Verbrechen. Die Frage ist nur, wenn man eine Arbeitsteilung macht, ob dann derjenige, der Agrarprodukte produziert, dann auch über die Agrarprodukte an alles rankommt, was er sonst noch braucht. So wie umgekehrt derjenige, der Industrieprodukte herstellt, durch die Industrieprodukte seinen Teil in den Gesamttopf der gesellschaftlichen Produktions- und Reproduktionsmittel reinwirft und dafür dann Nahrungsmittel wieder rauszieht. Das wollte ich noch dazu sagen, dass ich nicht vertrete den Standpunkt einer organischen Entwicklung eines jeden Landes auf der Welt, falls es wirklich sich um sozialistische oder revolutionäre Länder handeln sollte oder gehandelt hätte, wäre es kein Fehler gewesen, eine Arbeitsteilung einzurichten. Ein Fehler war was anderes, nämlich aufzuhören, auf der einen Hälfte des Globus und die anderen hängen zu lassen mit ihrer eingerichteten Arbeitsteilung. Das ist natürlich fatal. Wenn man dann eine Arbeitsteilung hat und plötzlich ist man auf die Zuckerprovinz oder die Landwirtschaftsprovinz eines Gesamtzusammenhangs und alles andere fehlt plötzlich. Und genau das war die Lage 1989, 90 folgende. Ich möchte noch einen Punkt einflechten und dann kommen wir zur heutigen Seite. Das war der Internationalismus Kubas. Das ist deswegen wichtig, weil das der entscheidende Punkt war oder der Hauptpunkt war, an dem sich die kubanische Politik unterschieden hat von der Gesamtpolitik des LGW. Kuba hat den Standpunkt vertreten, dass die Revolution nicht fertig ist. Mit dem sozialistischen Lager und mit der karibischen Insel Kuba, sondern sie eigentlich auszudehnen wäre auf andere Teile des Globus. Und war dabei noch der Auffassung, zusätzlichen Auffassung, dass, was zumindest das Lateinamerika betrifft, die Völker eigentlich von sich aus große Tendenz und großen Wunsch hätten zur Revolution. Dieses Konzept Bolivien, Che Guevara, dieses Konzept ist fehlgeschlagen. Nicht bloß deswegen, weil die USA, auch nicht zuletzt durch die Erfahrung der kubanischen Revolution, früher angefangen haben, Konterstrategien einzumachen. Sie sind natürlich auch gewitzt geworden durch die erfolgreiche Guerilla in Kuba, die am Anfang auch keine ernst genommen hat. Also nicht bloß dadurch. Das ist auch daran gescheitert, dass die Erwartung, die lateinamerikanischen Länder seien unterdrückt und deswegen lechzen sie nach Freiheit und nach Sozialismus, dort genauso wenig stimmt wie auf allen anderen Gegenden des Globus auch. Leute, die eingeordnet sind, untergeordnet sind unter eine bestimmte Herrschaft, die meinetwegen durch Gewalt dazu gezwungen sind, irgendwann mal dafür sprechen, sich unterzuordnen. Und diese Gründe muss man auch in Lateinamerika erstmal angreifen und nicht einfach abrufen und hoffen, wenn man dann antritt und die Unterdrücker erschießt, dann stehen die Massen auf. Das Konzept ist in Deutschland bekanntlich auch gescheitert, die RAF hat die gleiche Vorstellung gehabt. Insofern war da gewisse Ähnlichkeit und der Unterschied war allerdings schon der, dass die Kubaner in Kuba es gar nicht so gemacht haben, wie die RAF. Einfach was überfallen und die Agitation fallen lassen. Also Kasernen überfallen, sich Waffen zu beschaffen und dann soll es die Agitation sein. Sie haben im Gegenteil in den Städten ausgiebigst agitiert und Bewegungen aufgezogen, die allerdings dann auch in der Regel sehr schnell wieder zusammengeschlagen wurden von den Schergen des Regimes. Also ohne Agitation, ohne Überzeugungsarbeit, ohne den Leuten klarzumachen, ist es falsch, sich unterzuordnen, ging auch die kubanische Revolution nicht. Das ist immer bloß wichtig einzufügen, denn es gab mal in der Linken die Idee, offenbar ist Kuba ist doch ein Beispiel dafür, dass wenn man 7 Kasernen überfällt, dann fällt dann die Macht von selber zu. Nein, auch da ist es nicht so gegangen. Jetzt aber zum, wenn jetzt nicht explizit Fragen zur Zwischenperiode kommen, würde ich jetzt einsteigen in die Gegenwart oder in die jüngste Vergangenheit. Dazu noch Fragen zur Entwicklung bis 1990 hin. Kannst du uns etwas über die Andersartigen für sozialistische Versuche in Kuba, bevor Kuba den LGW gibt es etwas mehr darüber zu sagen? Ja, es ist eigentlich Trauriges, muss ich sagen. Also ich habe es, es ist eher Negatives. Wir haben zum Beispiel ziemlich zu Beginn haben sie gesagt, jetzt machen sie Industrialisierung. Dann haben die Leute dazu aufgefordert, überlegt mal, wo ihr industrialisieren könnt, wo ihr irgendwie was mechanisieren könnt. Dadurch sind die Leute, ohne dass sie, die hatten die Mittel nicht, die haben nicht Fabriken aufgezogen, die gab es ja noch gar nicht. Es gab keine Fabriken, wo die Leute dann angelangt worden sind. So ist es halt diesen Bastelkampagne angeleiert worden. Die Bastelkampagne hat dazu geführt, manches war brauchbar davon, manches war unbrauchbar davon, aber die Hauptaufgabe, nämlich die Zuckerernte einzufahren, ist darüber teilweise vernachlässigt worden, so sehr, dass die Zuckerernten gefallen sind. Dann hat Fidel Castro oder Che Guevara, übrigens die Materialien sind immer sehr schön, weil die haben dann immer Selbstkritikkampagnen gemacht und gesagt, wir haben folgende Fehler gemacht. Haben wir überhaupt nicht in den Deich gehalten, haben auch nie behauptet, die Partei hat immer recht. Wir haben gesagt, wir haben uns getäuscht, wir haben folgende Fehler gemacht, nämlich wir mussten unsere Fabriken, unsere Landwirtschaft und das Transportwesen in Gang halten, ohne Kredite, ohne Techniker, ohne Insektizide, ohne Rohmaterialien, ohne Ersatzteile, ohne Organisation. Die Selbstkritik ist etwas oberflächlich gelinde gesagt, weil sie unterscheidet zwischen unterschiedlichen Charakteristiken. Es gibt nämlich einerseits sachliche Mängel, sachliche bestimmte Stoffe haben gefehlt, Maschinen und so weiter, Transportmittel, bestimmte Mittel, um die Ernte einzubringen oder vorzubereiten, Insektizide zum Beispiel. Aber ohne Organisation ist natürlich steht auf einem ganz anderen Blatt. Und das war immer typisch für die kubanischen Selbstkritiken, immer die Mischung zwischen folgendes Objektiv hat uns gefehlt, Maschinen, Öl, LKWs und sonst was, und wir haben Fehler gemacht, wir haben uns falsch zusammengeschlossen, wir haben uns falsch beraten. Immer dieser Subjektivismus ist sehr typisch für diese Sorte Selbstkritik. Aus dem Subjektivismus raus haben sie dann meistens auch immer umgedreht, haben gesagt, wir hängen doch noch vom Zucker ab. Wir müssen also jetzt aufpassen, dass wir uns nicht den Ast absägen, auf dem wir immerhin noch drauf sitzen. Durch übertriebene Industrialisierung hätten wir es fast gemacht. Wende um 180 Grad. Wir müssen den Zucker einbringen. Wir müssen die Zuckerernte auf 10 Millionen Tonnen pro Jahr steigern. Die Safra de los 10 Millones wäre es, die Kampagne. Und jetzt hat das ganze Volk unter Anleitung des Chefs, des Kommandanten Helfer, also des Fidel Castro und Che Guevara und alle, die von der Führungsspitze bis zum letzten Schüler, haben ihre Tätigkeiten verlassen und sind auf die Felder gezogen und haben in der Machete rumgehackt und haben Zucker eingebracht. Das Fatale bei dieser Mobilisierung war, die Leute waren begeistert dabei, das Fatale war aber, es sind nicht bloß die 10 Millionen nicht erreicht worden, sie sind erheblich nicht erreichbar, sie sind nämlich nur 6,4 Millionen rausgekommen. Und danach wussten sie auch wieder, woher das kommt. Sie wussten nämlich dann danach, was sie auch vorher hätten wissen können, aber merkwürdigerweise tatsächlich in diesen Anfangsjahren immer durch diesen Mobilisierungsenthusiasmus einfach vernachlässigt haben. Natürlich haben wir zu wenig Lagerstätten, um den Zucker zu lagern. Natürlich waren zu wenig LKWs vorhanden. Es war auch die LKWs und die Traktoren waren nicht in der richtigen Stelle. Es waren zu wenig Fuhrwerke, es waren zu wenig Fachleute für fachlichen Umgang mit Zucker, weil ja lauter Amateure rumgewerkelt haben. Es war den subjektiven Faktor als Mittel zu nehmen, um die objektiven Mängel zu überwinden. Deshalb was Objektives, was Richtiges auch an sich, wo die Mittel fehlen, muss man tatsächlich durch Findigkeit, durch auch Improvisation was ersetzen. Der Fehler fängt bloß da an, wo man alle oder viele Tätigkeiten einfach liegen und stehen lässt und sich alles auf dieses eine Ziel konzentriert. Die Konsequenz war natürlich, dass sehr viele Sachen liegen geblieben sind, andere Produktionen zurückgeblieben sind, Nahrungsmittel unzureichend hergestellt worden sind. Das waren diese sprunghaften, diese, man sagt ja manchmal voluntaristischen, hin und her Bewegungen der ersten Jahre. Und von einer Kampagne zur anderen, das Volk war übrigens immer dabei. Also es war nicht, dass da die Leute mit der Maschinenpistole in die Felder getrieben worden sind. Die sind da freiwillig hin, die haben das als ihre Aufgabe empfunden. Also hat sich die Führung und das Volk in diesem spontanen Mobilisierungseifer durchaus entsprochen. Trotzdem ist es falsch. Und war es falsch, und das war dann auch da als Einfallstor für die Sowjetisierung oder für die Sowjetisierung ist übertrieben, aber zumindest für die Einführung gewisser Planungsprinzipien des Realsozialismus aus dem Osten, aus Osteuropa. Die sowjetischen Freunde sind nämlich hingekommen und sagten, wir sind hier, Macht ist unmöglich und wir sind nicht bereit, Mittel dafür aufzuwenden, für diese Form von Verschwendung von Produktivkräften. Vielleicht einfach ein einfaches Beispiel mit Zucker. Der Zucker wird, wenn der Zucker geschlagen ist, muss er abtransportiert werden. Dazu braucht man eigentlich LKWs oder Züge oder halt irgendwelche Gefährte, die Tonnen dann abtransportieren. Okay, jetzt haben wir sie nicht oder unzureichend. Also hängt tatsächlich was davon ab, ob ihr Leute mit ihrem Schubkarren oder mit ihren Leiterwagen oder was immer sie, oder Fahrrädern, was immer sie an Fahrbahn haben, vielleicht auch Rucksäcken, auch mitbringen, um es direkt abzutransportieren. Das ist tatsächlich eine Reaktion auf die Not. Und da wird tatsächlich subjektive Anstrengung und subjektive Improvisation zum Mittel gemacht, um einen objektiven Mangel zu beseitigen oder zu beseitigen, kann man ja nicht, ihn zumindest zu relativieren, zurückzudrängen. Trotzdem, wenn dafür aber die anderen auch noch existierenden Bereiche der Wirtschaft liegen und stehen bleiben, dann bringt man zwar den Zucker ein, aber alles andere bleibt liegen und stehen, also an anderen Ecken kommt Mangel auf. Und da war es sicherlich nicht vernünftig zu sagen, wir könnten, wenn wir nur richtig wollen, 10 Millionen Tonnen Zucker ernten, weil das von allem anderen an nur möglich war und ist ja nicht mal geklappt, aber selbst wenn es theoretisch möglich gewesen wäre, nur möglich war unter Vernachlässigung eines Vierteljahres aller anderen Produktionszweige und Verwaltungstätigkeiten. Und das halte ich nicht für richtig. Das meinen Sie zu überprüfen. Das kann man ja illusionär oder sowas nicht. Also illusionär. Praktisch, also man guckt nur auf einen Punkt und die anderen nicht gleich. Aber was ist daran so wichtig? Vielleicht ist es bloß, kommt es daher, ich meine, mit objektiv meine ich, du hast die Mittel, über die Sachen, die Bedingungen, die objektiven Bedingungen, um Zucker zu produzieren, abzutransportieren und auf den Markt zu bringen. Dazu brauchst du bestimmte objektive Bedingungen. Und wenn man diese objektiven Bedingungen durch subjektive Anstrengungen ersetzt oder zu ersetzen sucht, obwohl es gar nicht geht, das meine ich mit dem Ismus. Da wo es geht, also wo man es tatsächlich ersetzt durch Überarbeit und durch Zusatzstunden, indem man halt fünfmal läuft statt einmal fährt, da klappt es ja dann auch. Nur wenn man dann sich einbildet und dann, man könnte durch die subjektive Anstrengung das fehlende Objektive ersetzen, dann fängt es an, kontraproduktiv zu werden. Waren wir das auch beschreibt, dass es nur durch ihren guten Weltraum reichen zu wollen? Sie sind ja von dieser guten Ausgangslage rausgegangen, dass sie halt die Monopolisierung super vorfahren. Das ist die Frage gewesen, ob sie von den RWE-Staaten mit den Transportflüssen unterstützt worden wären, mal reinwandern. In der Lage ist, dass jetzt mal diese Transportflüsse zu produzieren, wir hatten ja keine Autoindustrie. Also es ist ja wieder auf die Gedanken gekommen, die Zuckerproduktion zu erhöhen, umzu. Das hat dann auch wieder nicht geklappt, weil das heißt, im Prinzip nichts mehr anderes übrig, als den guten Willen da voranzustellen, das so zu machen, was ich mir vorgestellt habe. Nein, Sie haben es ja später dann auch anders gemacht. Sie haben ja tatsächlich in den am Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre ca. 8 Millionen Tonnen produziert. Also mehr als doppelt so viel als früher. Und zwar dadurch, dass sie sukzessive, also nach und nach, aus dem Ostblock über Maschinen, mit Maschinen beliefert worden sind und mit LKWs, die nötig waren, um das zu machen. Ja, das war dann auch schon die Voraussetzung, dass sie die RWE-Staaten unterstützt. Ja. Also mal anderes Beispiel, mal vom Zucker weg. Die Kubaner haben ja das Problem gehabt, alle Nahrungsmittel oder viele Nahrungsmittel mussten importiert werden. Fast immer die ganze Zeit, auch jetzt noch. Und da wollten sie ein Stück weit davon wegkommen. Musste ja mal alles um die halbe Welt gefahren werden. Reis ist eines der wichtigsten Nahrungsmittel. Die haben eine gigantische Reisproduktion aufgezogen. Unter anderem dadurch, sehr maschinisiert, unter anderem dadurch, dass sie mit Flugzeugen den Reis gesät haben und mit gewaltigen Maschinen, an den Maschinen in geerntet haben und haben tatsächlich dadurch die Reisproduktivität und die Reisversorgung auf 50% erhöht, also die Eigenmittel auf 50% erhöht, vorher waren sie bei 5%, jetzt übrigens auch wieder. Das heißt also, durch Lieferungen von Maschinen und von Transportmitteln war es möglich, auch die Ernährungsgrundlage auf eine breitere Grundlage zu stellen. Bloß das kann man durch Enthusiasmus nicht ersetzen. Am Anfang war oft die Mobilisierung größer als das, was dann wirklich damit bewirkt worden ist, weil die Mittel nicht vorhanden waren, um es wirklich umzusetzen. Die Kubaner haben sich allerdings jedenfalls in den Anfangsjahren davon nicht bloß beirren lassen. Also die haben nicht den Schluss daraus gezogen, jetzt bin ich aber schwer frustriert und die nächste Kampagne mache ich nicht mehr mit. Sie haben die nächste Kampagne wieder mitgemacht. Also da waren sie sich irgendwie einig drüber, dass man eben jetzt nicht anders kann, als durch Teufel auf Teufel komm raus, die Sachen zu managen. Deswegen will ich jetzt auch, ich habe vorhin schon gesagt, ich will gar nicht so furchtbar auf Kuba rumhaben, wenn die Bedingungen so negativ sind und so dürftig, dann soll man nicht sagen, ihr seid aber blöd, dass ihr alles mit Subjektivismus macht. Ja, da gehört Improvisation, ist dann tatsächlich eine Produktivkraft unter solchen Bedingungen. Sie haben ja auch nicht den Standpunkt eingenommen, der Subjektivismus oder die Improvisation, um mal das Wort Subjektivismus aus dem Verkehr zu ziehen, das Missverständliche, Improvisationskunst sei überhaupt der Weg zum Sozialismus. Sie haben auch tatsächlich von Jahr zu Jahr neue Maschinen ins Land gebracht und sich verabschiedet von diesen Gewerke. Auch hier, wenn wir jetzt den großen Sprung machen zu den 80er, 90er Jahren, die Mechanisierung, die sie da bewerkstelligt haben, die sie da durchgeführt haben, in der Reisproduktion zum Beispiel, oder in der Zuckerernte und der Zuckerverarbeitung, bricht in dem Moment zusammen, wo die Öllieferanten ausbleiben, wo die Öllieferanten ausbleiben, wo die Maschinenersatzteile ausbleiben, wo neue Maschinen, Ersatzmaschinen nicht mehr kommen, ist natürlich dann dieser erreichte Produktivitätsstand, dieser hohe Produktivitätsstand ein Bumerang. Aber da können sie nichts dafür, das ihnen vorzuwerfen ist absurd. Also in unserer Presse, in der westlichen Presse, gibt es Artikel, die schreiben, was mit welchen Ungetümen die da auf dem Acker gefahren sind, wäre da verrückt. Das sind die gleichen Journalisten, die, wenn sie einen europäischen Hof betrachten, platt auf dem Bauch liegen, was da alles an Hightech rumfährt. Dort soll es ein Riesenfehler sein. Ja, das ist bloß deswegen, weil sie jetzt über die Mittel nicht mehr verfügen, sie zu unterhalten. Deswegen klappt es nicht mehr. Natürlich sind sie auch altmodisch als die im westlichen Kapitalismus angewandten Mähdrescher, ohne Zweifel, fressen mehr Energie, sind zurückgeblieben, alles richtig. Nur, das sind alles unsaubere Vergleiche. Vergleichen muss man in Kuba mit dem Zustand, den sie 1959 vorgefunden haben, dann den sie mit, meinetwegen, 70 erreicht haben und den sie 80 erreicht haben, das sind die Vergleichsmaßstäbe. Und dann sind die Maschinen, die von unseren kapitalistischen, westeuropäischen agroindustriellen Komplexen her als altmodisch erscheinen, sehr brauchbar gewesen für die Erhöhung der Produktivkraft in Kuba. Sie waren ja auch dann gezwungen, auf dem Weltmarkt zu konkurrieren mit EU-Überschüssen. Nur dann ist das ein Problem. Wenn man bloß das Problem hat, das Volk zu ernähren, dann ist es kein Fehler, dann sagen wir mal, relativ altmodische Maschinen zu verwenden, weil sie alle mal ein Produktivitätsfortschritt sind gegen einen bloßen Sense. Ja, das sind wir jetzt bei dem Punkt. Was ist, wenn man über diese Mittel nicht mehr verfügt? Wenn man die Maschine nicht mehr warten kann, wenn man die Ölrechnung nicht bezahlen kann, weil man nicht über Devisen verfügt und andererseits die Russland sich weigert, die alten Verpflichtungen der Sowjetunion weiter aufrechtzuerhalten. Sagen, dass wären die genug objektivistisch, dann hätten die den Sozialismus schon 89 aufgegeben. Und hätten die 59 gar nicht erst angefangen? Ja. Aber spätestens 89 auf. Ja, gerade eigentlich, weil sie Enthusiasmus als Ausgleich für nicht vorhandenen Objektiven, sogenannte Rationalen, sie haben jedem Ratio zuwidergehandelt. Und mit der nicht übertreiben, okay. Nicht jeder Ratio, der kapitalistischen Ratio haben sie nicht übertreibt. Oder das, was für uns gewohnt ist, Ratio. Ja, das ist kapitalistisch. Natürlich. Nach dem Standpunkt Investition und Gewinn, nach dem Maßstab war es immer unrealistisch. Bloß die haben einen anderen Maßstab gehabt, insofern ist es falsch zu sagen, nach jeder Ratio. Nein, die Ratio, wenn die Ratio heißt, die Erhebung des Ernährungsniveaus der Bevölkerung, des Bildungsniveaus, des Gesundheitsniveaus, von dem Standpunkt aus ist es rationeller, so zu verfahren, als Kapitalismus anzuführen. Danke für die Korrektur, aber keine Frage. Das ist mir deswegen wichtig, weil heutzutage ist es ja ein Dogma, dass es rationellste von der Welt überhaupt Kapitalismus ist. Und selbst wenn man dafür alles opfern muss. Das ist gut, jetzt ist gleich gekommen. Also, wenn ich jetzt hier die Frage, ist es richtig so, kann ich nachvollziehen, dass die Grundlage der Situation damals, als sie die Imperialismus ausgeschrieben haben, sich das Dachzeichen eben ausgeübt haben. Sie waren schon Dachzeichen ausgeübt. Und sie waren zum Beispiel gezwungen, die Wohnungen für Zuckerwasser zu betreiben, um den Aufbau des Landes weitertragen zu können. Aber der Unterschied besteht jetzt für mich darin, dass sie vorher die Imperialisten das Land ausgeübt haben und jetzt eben der auch mit dieser Arbeitsteilung, mit dieser zentralen Lenkung, wer produziert was. Aber Leute, eben dann der eine Partner der Arbeitsteilung gegen Ausschreiben, dann hängt er eben da. Und das ist für mich jetzt eben die Frage, ne? Ob das eben ein sinnvolles Konzept ist. Dass man sagt, also, mein Peter, nicht nur mit der Wissenschaftsbesserung, das ist schon für mich so sehr einfach, aber es kommt darauf an, die Dinge zu überlegen, ne? Was man vielleicht daraus lernen könnte. So, ne? Und ich denke mal, dass eben die Art und Weise der Produktion sich nicht groß unterschieden hat, also im Außen betrachtet, auch von dem, was du verstehst hast, von dem, wie sie im Spätland oder im, sagen wir, Arkaner Produktion wollen. Also für zentrale Lenkung, der Kommandant gesagt, eben, das ist unser Supermarkt, das ist unser Fußmarkt. Also, auch wenn sie natürlich jetzt immer nicht der Kommandant, das ist Supermarkt. Aber ich denke halt, also stellt für mich die Frage, ob es nicht notwendig wäre, wenn man ein anderes Konzept als Kapitalismus gefunden hätte oder Marktwirtschaft, ne? Ob man sich überlegen muss, wie kann man anders Wirtschaft machen, dass solche Konstellationen erstmal verschwinden. Ganz klar. Ja, das kann man sich natürlich fragen, nur das ist ja ein anderer Punkt als die Erklärung dessen, was in Kuba gelaufen ist. Die Kubaner haben sich dazu entschieden, angesichts der Verhältnisse, die sie vorgefunden haben, aus dem Kapitalismus auszusteigen und mussten sich dann aber mangels eigener Mittel, also mangels eigener Naturschätze und so weiter, auf andere Voraussetzungen, den Bedingungen anpassen, die das LGW ihnen als Voraussetzung abverlangt hat. Die freie Frage, was macht man als Drittweltland, abhängig gemacht vom Zucker, was macht man dann? Die freie Frage hat sich für Kuba nie gestellt und die stellt sich auch heutzutage genau genommen nicht. Aber ich hatte mich ganz kurz und ganz kurz beeindruckt, als es mit 89 in der Wahl war, was ich dann so mitgekriegt habe und gehört habe, was für Initiativen da gegeben wurden, Versorgungs- Darin, dass man für das Volk produziert. Wie man produziert, ob zum Beispiel zentrale Landwirtschaften, das ist der Gebäude, oder zum Beispiel, oder wer dann ein Konzept, wie du vorher gesagt hast, eben das ganze Deutschland große Aktiengesellschaften. Dann würdest du mal einverstanden sein, dass man erstmal die Frage stellt, wie versuchen Sie jetzt unter neuen Bedingungen zur Rand zu kommen, bevor man die Modellfrage da stellt. Weil die kann man nämlich immer stellen, die Modellfrage, da braucht man gar nicht Kuba als Beispiel. Es war ja vorhin schon mal der Punkt gefallen, wie gibt es das eigentlich, dass es jetzt kleine Bauern, selbstständige Bauernmärkte gibt. Wie gibt es, dass zunehmende Teile der Produktion in Warenform gegen Geld verhögert wird. Ich will mich jetzt nicht von der Seite her nähern, wie der Tourismus es erlebt. Man kommt aus dem Hotel und dann kommen da schwarm Kinder, die werden dann was abschauen. Das ist natürlich dann die letzte Konsequenz davon. Sondern der Ausgangspunkt, den ich wollen will, ist ein anderer. Wie geht das Land Kuba mit folgender Situation um? Es hat eine ziemlich produktiv gemachte Landwirtschaft. Es hat auch Teile von Industrie, Pharmaindustrie zum Beispiel. Es hat eine ziemlich produktiv gemachte Nickelindustrie, also Nickelgewinnung. Aber alle Voraussetzungen, um das fortzuführen, sind außerhalb seiner Reichweite. Warum? Sie sind nämlich jetzt nur noch erhältlich gegen harte Devisen. Dieser Staat hat also mit einem Schlag das Problem, dass er nicht mehr sein Rohstoff Zucker einfach umtauschen kann in die dafür nötigen, nach politischen Preisen nebenbei bemerkt, also nicht nach Weltmarktpreisen, sondern nach politisch ausgehandelten Relationen, nicht mehr einfach umtauschen kann in die benötigten Rohstoffe und Fabrikerzeugnisse, sondern dass es über Geld verfügen muss, um die Voraussetzungen für die Fortführung der bisherigen Produktion zu kaufen auf dem Weltmarkt. Jetzt fängt ein Zirkulus Viciosus oder ein fehlerhafter Kreislauf an, der folgendermaßen zu beschreiben geht. Um die Produktion, die vorhanden ist, fortzuführen, braucht Kuba Rohstoffe, die nur gegen Devisen zu haben sind. Um an Devisen ranzukommen, muss Kuba produktiv produzieren, um am Weltmarkt was loslagen zu können. Um produktiv zu produzieren, braucht Kuba Mittel vom Weltmarkt und so weiter. Also es hat jetzt eine Spirale oder einen Kreis, wo sich dauernd die Katze in den Schwanz beißt, weil immer das, was man braucht als Mittel, schon voraussetzt ist, um als Mittel ranzukommen. Gibt es alles überhaupt keine Tauschgeschäfte? Ja, das gibt schon auch noch, aber die reichen nicht aus. Es gibt natürlich Handel, Tauschgeschäfte, also Bartergeschäfte, sagt man da auf dem Weltmarkt, wo doch die einen oder anderen lateinamerikanischen oder karibischen Staaten tatsächlich gegen irgendwelche Produkte, die Kuba zu liefern hat, unmittelbar Rohstoffe hergibt. Die reichen bloß nicht aus. Vor allem reicht es nicht aus für die in Schusshaltung der Maschinerie und der Transportmittel, die ja alle im Ostblock produziert worden sind. Da gibt es ja gar nicht mehr die Fabriken, die Ersatzteile produzieren, geschweige denn, die hätten das Geld, um die zu kaufen. Also musste Kuba erstens die Wirtschaft umstellen oder in der betrachten, was von seiner Wirtschaft ist für Devisengewinnung nützlich, und zweitens alles einstellen, was ohne die vom Weltmarkt zurzeit nicht erhältlichen Rohstoffe und sonstigen Waren nicht mehr geht. Und das führt zu diesem absurden Phänomen, dass ein relativ hochentwickeltes Land mit einer hochentwickelten Landwirtschaft zum Beispiel den Rückgang macht auf den Ochsen. Nachdem die Traktoren nicht mehr gefahren sind, mangels Öl und mangels Ersatzteilen, haben sie Ochsengespanne eingesetzt. Ochsen sind natürlich bei Weitem nicht so produktiv wie Traktoren. Ich brauche sogar einen Auszubildenden, das kann sich ja jeder unbedingt überdenken. Das heißt also, die landwirtschaftliche Produktion wird mit einem Schlag nur noch vielleicht ein Fünftel so produktiv wie bisher. Diese Eigenversorgung, die Selbstversorgung, die auf keinem Gebiet vorhanden war, und übrigens, das ist auch keine Kritik an einem Land, dass es sich nicht selbst ernähren kann, auch Deutschland kann es nicht. Nicht jedes Land kann alles, was es produziert, was es konsumiert, auf dem eigenen Boden herstellen. Das ist das Entscheidende. Hat Kuba auch nicht gekonnt. Aber Kuba konnte nur nicht mal das Ausmaß an Selbstversorgung aufgrund der Notlage als Selbstversorgung aber aufrechterhalten, was es bisher hatte. Diese Notlage in der Landwirtschaft, das will ich mir jetzt zunächst mal beschränken, hat dazu geführt, dass die Staatsführung überlegt hat, wie können wir die Produktivität auf dem Land jedenfalls so weit halten, dass wir Grundversorgungsfunktionen aufrechterhalten. Und da haben sie etwas vorgefunden, was sie so gar nicht geplant haben. Nämlich mit der Zunahme des Mangels an Nahrungsmitteln war es plötzlich an einzelnen Punkten, einzelnen Individuen aufgefallen, sie können, wenn sie das abzweigen, aus der Kolchose, also heißt das anders, aber ich sage mal, das ist ein Wort, also aus der Staatsfarm, wenn sie das abzweigen. Oder wenn sie heimlich ein paar Hühner großziehen, können sie die Notlage ausnutzen und andere Leute dazu bringen, ihnen einen Preis dafür zu bezahlen, der sonst nie zu bezahlen war. Das ist das Gegenteil von Marktwirtschaft, obwohl da alle Marktwirtschaftler sofort sagen, aha, wir haben es immer gewusst, so ist der Mensch. Er ist eigentlich ein Händler. Und weil ist das Gegenteil von Marktwirtschaft? Marktwirtschaft geht nämlich gar nicht so, dass jeder im Hinterhof auf dem Balkon ein Huhn loszieht und dann verkauft. Das Normale ist was ganz anderes, dass Hühner in Farmen großgezogen werden und von Leuten gekauft werden, die einen Lohn haben, wenn sie Glück haben, oder Arbeitslosengeld, von dem sie ihren Huhn kaufen können. Das ist Marktwirtschaft. Das, was also passiert ist, was von den Beobachtern, von den parteilichen Beobachtern als Aufkommen einer Marktwirtschaft bejubelt worden ist, in Wahrheit eine Notwirtschaft. Das heißt, Leute sind auf die Idee gekommen, sie machen jetzt auf eigene Rechnung irgendwelche kleinen Produktionen. Das hat der Staat bemerkt, was passiert. Und jetzt sind eigentlich sehr viele der Übergänge gar nicht vom Staat geplante oder von der Partei geplante, sondern Entwicklungen, die sie vorfinden, die sie zu kanalisieren versuchen, die sie zu normieren versuchen, rückzubinden versuchen, den Fall zu ermutigen, wenn es zu negativen Ergebnissen führt, wieder zurückzubinden. Also das ist eigentlich das Typische, was die Nahrungsmittel diesen Versorgungsbereich betrifft, auszeichnet. Also man hat dann, nachdem man es bemerkt hat, es gibt Leute, die machen das, die machen in ihrer Freizeit Kleinviehzucht, hat man es dann auch erlaubt, dass sie das, was sie sowieso tun, nämlich am Schwarzmarkt verkaufen, dass sie es dann auch tun dürfen. Dass sie nicht dauernd vom Kommissar Angst haben müssen, dass er ihnen das Huhn konfisziert. Sie haben allerdings zugleich bemerkt, kaum zugelassen, dass diejenigen, die jetzt lizenzierte Viehzüchter, Kleinviehzüchter und Händler sind, natürlich zur Erhöhung ihrer Produktivität die Kolchose als Steinbruch betrachten, Mittel daraus zu ziehen, um ihre Privatproduktion größer zu machen. Jetzt ist die gleichen Menschen, die über Generationen hinweg völlig selbstverständlich in der Kolchose gearbeitet haben, so wie es halt gefördert war, kommen jetzt auf einen neuen Standpunkt, weil es zur Bedingung ihrer Kleinviehzucht nötig ist, Material aus der Kolchose oder Staatsfarm zu entziehen. Entziehen sie die, und jetzt fängt ein Kontrollierwesen an. Der Staat hat konzessioniert Kleinviehzucht und muss zugleich aufpassen, dass darüber nicht das an Produktivität, was es noch gibt in der Staatsfarm, ruiniert wird, durch das Rausziehen, durch das illegale Rausziehen von Produktionsmitteln oder von Futter. Und das ist das, was in jedem Artikel, also hier zum Beispiel letztes Wochenende in der FAZ-Beilage, die Einsamkeit des Kommandanten, da kann sich dann jeder Journalist dran aufteilen, dieses Kontrollwesen, dass dauernd Kommissare rumschleichen, die den Kleinbetrieben hinterher gucken, was sie da treiben. Auch mal was lahmlegen und mir was aufziehen, also was zumachen, weil jede in den Poren dieser zusammengebrochenen Planwirtschaft oder der zusammengebrochenen Staatswirtschaft, was in den Poren an Notwirtschaft entsteht, also wohlgemerkt nicht Markt, sondern Notwirtschaft, frisst sich weiter und wird zerstörerisch gegenüber den Produktionsbedingungen, die noch funktionieren. Das ist der eine Prozess, der stattfindet, an der Basis, von unten her. Es gibt aber einen zweiten Prozess, der fast nur wichtiger ist, das von oben her. Der untere Prozess mag zerstörerisch sein, weil er da und da was vorträgt, aber er bringt immerhin Nahrungsmittel hervor, die dann auch gegessen werden können, und da haben wir dann letztlich nichts dagegen, dass die Leute verhungern. Das bringt aber keine Umstellung der Wirtschaft mit sich. Eine Umstellung der Wirtschaft droht von einem ganz anderen Punkt her, nämlich von oben her, von der Not des Staates Devisen zu produzieren. Das heißt Folgendes: Er betrachtet alles, über das er verfügt, was kann man denn umsetzen in Dollars oder Mark oder also in weltmarktfähige, weltmarktgängige Währungen. Das Erste, auf das er gekommen ist, natürlich der Zucker. Es gibt einen Zuckermarkt mit miserablen Preisen, aber immerhin, die Preise sind Dollar oder D-Mark, sind damit auch tauglich zum Einkaufen von Sachen, die man braucht. Also erstens der Zucker. Zweitens, ich gehe dann noch ein paar Einzelheiten durch, zweitens der Tourismus. Die Natur des Landes eignet sich für touristische Erschließung. Also wird es gemacht. Der Tourismus hat auch den Vorteil, man braucht keine übermäßig großen Vorschüsse. Für jede industrielle Produktion braucht man irre Vorschüsse, um am Weltmarkt irgendwas zu machen. Der Tourismus ist eine Art Monopolunternehmen, denn Kuba verfügt halt einzigartig über diese Natur, oder nicht ganz einzigartig, aber immerhin. Nicht übermäßig viele Länder haben sowas, also kann man das verwerten. Das ist die zweite Methode. Und jetzt will ich mal anfangen am Tourismus, wie sich von dem Staatsprogramm Teil des Landes als Devisenmagneten zu entwickeln, wie sich das jetzt eigentlich reinfließt in die Ökonomie und zerstört von oben her. Weit mehr als die kleinen Bauern und sonstigen Kräuterer. Und dazu will ich ein Zitat von Fidel Castro vorlesen, an dem das vielleicht schlagartig deutlich wird. Das ist auch in dem Buch, auf das kann ich noch mal darauf hinweisen, dieses Buch Kuba vom Modell zurück zum Hinterhof. In dem Buch sind etliche vernünftige Argumente über Kuba drin. Das kann ich für jemanden, der sich noch damit befassen will, zum Kauf empfehlen. Gibt es am Büchertisch vorne. Ja, ein paar Schwächen drin, das will ich jetzt verhehlen, aber da kann man dann ja auch drüber diskutieren, wenn es jemandem nicht fällt. Jetzt aber zunächst mal zu dem Zitat von Fidel Castro. Fidel Castro sagte zu folgendem Plan: Wie kann man die Tourismusindustrie entwickeln? Kuba selbst müsste jetzt Hotels bauen, man musste Hotels bauen, hat es auch getan, aber ist schnell an die Grenzen gestoßen. Man braucht nämlich neben Hotel und den allen Mitteln, die man da reinstellt, also die Sachenmittel, man braucht da Infrastruktur drumherum. Touristen müssen auch, wollen gut essen, Touristen wollen Schnickschnack kaufen, Touristen wollen sich erholen, und dazu braucht es Waren, die in Kuba nicht immer vorhanden waren. Also man muss die Hälfte der Nahrungsmittel der Touristen einführen, man muss den Schnickschnack einführen, man muss bunte Kleidung und sowas, die sie am Markt dann kaufen, was halt Touristen europäischen Schlags so in einem exotischen Land alles vorzufinden hoffen, damit sie hinfahren. Auch das verschlingt wieder Devisen. Auch hier haben wir wieder den gleichen Teufelskreis. Man braucht Devisen, um die Menschen zu kaufen. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten, wenn man über die Devisen nicht verfügt. Die erste Möglichkeit ist der Kredit, die zweite Möglichkeit ist der Einstieg von Kapitalisten, die über Devisen verfügen. Betrachtet man die erste Seite, der Kredit. Kuba bekommt Kredit, aber zu schlechten Konditionen. Weil Kuba weder ein IWF ist, was ja klar ist, ist ja ein sozialistisches Land, auch über keine konvertible Währung verfügt, ist ja auch klar, weil es ja geplante Währung ist, also sozialistisch berechnete Währung, bekommt, ist drittens unter der Bedrohung der USA, Boykott und möglicher militärischer Bedrohung, also ein schlechtes Risiko. AAA oder sowas ist da nicht drin, im Gegenteil, sämtliche schlechten Noten, die man überhaupt aufführen kann. Deswegen muss Kuba ca. 20% Kreditzinsen bezahlen. Das heißt also, ein Fünftel pro Jahr, ein Fünftel des Kapitalwerts muss Kuba dafür hergeben, damit sie überhaupt den Kapitalwert bekommt. Das ist auf dem Weltmarkt nicht zu verdienen. Das heißt also, Kredite sind für Kuba kein Mittel, netto was zu gewinnen. Kredite werden aufgenommen, da was unbedingt nötig ist, zum Beispiel für die Zuckerernte. Man braucht eben Maschinen, Insektizide und sowas, damit die Sachen überhaupt verkaufbar sind. Aber die sind kein Mittel, um im großen Maßstab Tourismusindustrie aufzuziehen. Deswegen ist Kuba auf die Idee gekommen, ausländische Kapitalisten einsteigen zu lassen, und jetzt merkt man den Zwang, den Sog. Am Anfang der Staat die Mehrheit, der Ausländer die Minderheit. Ausländer kommen nur beschränkt, sie wollen das Sagen haben. Angebot 50-50. Ausländer kommen immer noch, sie wollen das Sagen haben. Also Konzession, viele 50-50-Schichten sind eingerichtet worden, aber man merkt, die Stufenlage ist zu klein und muss den Ausländern letztlich sogar 100% einräumen. Auch das passiert mittlerweile mit Sondergenehmigung des Fidel Castro allerdings immer noch, aber auch dadurch heißt es, es gibt tatsächlich jetzt Fabriken oder Unternehmungen, die voll vom Ausland finanziert sind, wo also auch der Gewinn voll ins Ausland transferiert wird. Jetzt gibt es ein Zitat von Fidel Castro, wo er seinen Landsleuten, den er ja bisher beigebracht hat und wie sich mit ihm einig war, dass keine Überschüsse, keine Früchte kubanischer Arbeit ins Ausland abfließen sollen. Im Gegenteil, siehe Zitat von Che Guevara vom Anfang, zurückholen, was ihm gestohlen worden ist, war die Devise. Jetzt hat er natürlich Erklärungsnotstand. Wie soll man den Leuten erklären, dass es vernünftig ist, in Joint Ventures Überschüsse oder Früchte kubanischer Arbeit ins Ausland abfließen zu lassen? Zitat: Natürlich haben die Kapitalisten eine große Rentabilität. Diejenigen, die zu 50% unsere Partner sind, haben in 3 Jahren ihr Kapital wiedererlangt. Also ist das eine sehr hohe Amortisationsrate, in 3 Jahren Amortisation. Auch wir erlangen in 3 Jahren unser Kapital wieder. Die Kosten, die wir für Steine, Sand, Zement, den Bau, Erdbewegungen, Arbeitskraft und all dies getätigt haben. Also das ist sein Kapital, das ist kubanische Kapital. Wenn Sie Ihr Kapital in 10 Jahren verdreifachen, dann verdreifachen wir unser Kapital auch in 10 Jahren. Wenn Sie das Kapital für den Bau des Hotels einbringen und wir die Arbeitskraft auf den Bau und alles andere, wenn Sie die Erfahrungen, das heißt die Technologie einbringen, wenn Sie den Markt bringen, dann ist es absolut richtig, eine Gesellschaft zu gründen, und alle beide Seiten haben etwas davon, oder die Strände bleiben ungenutzt und das Hotel umgebaut. Wo ist der Haken dieser Argumentation? Der Haken besteht im Folgenden. Er redet von 50% zu 50%. Nehmen wir mal zunächst den ausländischen Teil, die 50% Investition. Das ist tatsächlich Dollar oder Peseten, sehr viele spanische Firmen sind eingestiegen, also tatsächlich echtes kapitalistisches Geld. Der Investor kommt nur, weil er die Erwartung hat, nach 3 Jahren hat er sein Kapital wieder zurück und nach 10 Jahren hat er verdreifacht. Der kubanische Staat muss also, wenn er solche Investoren anlocken will, garantieren, dass dieses passiert. Das verhält sich ungefähr so ähnlich, wie wenn er zu einer Bank geht und einen Kredit will. In der Hoffnung, man könnte mit dem Kredit der Bank ein Geschäft aufziehen und man kann erstens den Kredit zurückbezahlen und zweitens selber reich werden drüber. Geht die Rechnung nicht auf, dann muss man den Kredit zurückbezahlen und wird noch arm drüber, weil nämlich erst der Kredit kommt und dann erst das eigene. Man kann zwar sagen, man hätte eigenes Kapital eingebracht in Form eigener Arbeit. Das wird aber erst dann Kapital, der Eigenanteil im eigenen kleinen Geschäft, wird erst dann Kapital, wenn das Geschäft sich so lohnt und der Preis so groß ist, dass der Preis genau doppelt so groß ist wie die Verpflichtung gegenüber der Bank. Oder in dem Fall, nur dann, wenn tatsächlich das Tourismusunternehmen so floriert, dass die Einkünfte so groß sind, dass genau die Hälfte, wenn man sie teilt, Ausländern zufließen und die andere Hälfte bei mir bleibt, dann hat sich wenigstens das bewahrheitet, dass ich genauso viel Gewicht habe wie die Ausländer. Dann ist dieser Glücksfall immerhin eingetreten. Soll das irgendeinem Grund das nicht der Fall sein, muss der kubanische Staat trotzdem garantieren, dass der Ausländer seine Rendite kriegt, sonst ist er nämlich erstens selber fort und zweitens kommt künftig keiner mehr. Also das ist die Ungleichheit der Bedingungen. Die Sache ist aber nicht bloß auf der oberflächlichen Seite das Risiko, die Sache geht tiefer. Was heißt denn eigentlich Kapital auf Seiten des kubanischen Staats? Auf der anderen Seite ist klar, 1 Million oder 2 Millionen Dollar. Also ist das, was der kubanische Staat eingebracht hat, da was die ganze Liste, die erzählt hat, Arbeitskraft und Baumaterial, soll auch 2 Millionen sein. Nur in Kuba gibt es keine Bewertung, keine Preise, keine Weltmarktpreise. Das wird genau dadurch 2 Millionen Mark, dass eines Tages der Umsatz gemacht wird und dadurch das den Wert von 2 Millionen Mark bekommt. Wenn nicht, nicht. Das ist vielleicht so ähnlich, kann man sich so ähnlich vorstellen wie der DDR, bei der Übernahme der VEBs. Die VEBs sind zunächst mal berechnet worden in der Anfangsbilanz als irgendein Kapitalwert. Haben sie einfach reingeschrieben. Was ich, 20 Millionen Mark soll dieser VEB D-Mark wert sein, in der Anfangsbilanz. Dann macht man Geschäfte damit und es stellt sich raus, es sind die Geschäfte nicht zu machen, weil sie plötzlich nicht bloß 0 Mark wert, sondern minus 20 Millionen Mark wert. Weil nämlich durch das Geschäft, durch das erfolgreiche oder nicht erfolgreiche Geschäft, etwas, was vorher noch keinen Wert hat, entweder einen Wert bekommt oder durchgestiegen wird als Wert. Und das ist der entscheidende Unterschied, also gegenüber dem ersten Unterschied, von dem gerade die Rede war, ungleiche Kraft, ungleiche Partner. Der entscheidende Unterschied auf der einen Seite sind kapitalistische Werte, die feststehen, und auf der anderen Seite sind Gebrauchswerte, die erst durch den Erfolg des Geschäfts Werte werden und durch den Misserfolg des Geschäfts oder durch den relativen Erfolg des Geschäfts entsprechend nicht wert werden. Ja, sogar null wert werden, wertlos sind im kapitalistischen Sinne. Das ist der Haken dieser Rechnung. Sie stimmt leider nicht. Rentieren tut sich die Sache sicher nur für den Kapitalisten, für den kubanischen Staat rentiert sie sich vielleicht, aber dann rentiert sich erst dann, wenn im Verfolg lauter solcher Geschäfte immer größere Teile der kubanischen Arbeitskraft und Gebrauchswerte, also Rohstoffe, Kapitalwert bekommen und damit eine ganz neue Qualität erhalten. Es ist nämlich nicht dasselbe, ob ich Arbeitskraft und Maschine zusammenfüge, um ein erfolgreiches Produkt zu produzieren, oder ob ich Arbeitskraft und Maschine zusammenfügen muss, um Überschuss, um rentabel zu produzieren. Jetzt frisst sich von diesen Projekten des Staats in die Ökonomie Kubas rein der Standpunkt der Rentabilität. Die haben bisher auch schon mal gesagt, sie wären unrentabel, haben sie auch ihre Rechnungen gehabt mit Pesos. Die waren bloß irgendwo illusorisch oder irgendwo bloß rechnerisch. Diese Rechnung dagegen, die wird ernst. Weil der kubanische Staat will ja auf Dauer Devisen haben, also muss er auch auf Dauer Kapitalwerte zu realistischen, also zu Weltmarktpreisen kalkulieren, um dann auch tatsächlich Überschüsse zu erzielen. Oder aber, weil es gar nicht geht, läuft die Sache so, das Geschäft machen diejenigen, die schon den Wert importiert haben, nämlich die Ausländer, und aus Kuba fließt Reichtum ab. Natürlich kriegen sie den abfließenden Reichtum Devisen, aber eine Entwicklung des Landes auf höhere Stufenleiter, eine gleichmäßige Entwicklung ins Volklein bis in die letzten Verästelungen ist dadurch nicht zu machen. Im Gegenteil, dadurch wird in Kuba differenziert in Landesteile und in Produktionszweige, die sich kapitalistisch rentieren und in welche die uninteressant sind werden. Und jetzt kommt das Entscheidende. Fidel Castro und die Partei können es nicht leiden, wollen es nicht zulassen. Die bewerten oder die nehmen den Standpunkt ein, diesen Rückschlag des Werts auf die Sortierung des Landes wollen sie nicht zulassen. Und daher kommt dieses jetzt wieder sprunghaft erscheinende, kaum lassen Sie was zu, verbieten Sie es im nächsten Moment wieder. Kaum merken Sie, dass kapitalistische Formen einreisen, freut Sie es, sie einreisen zu lassen und schrauben sie zurück. Wirken damit einerseits die schädlichen Wirkungen ab für die Ökonomie im Inneren, aber wirken damit auch die erhofften Wirkungen ab, was die Wiesenerwirtschaftung betrifft. Auf beiden Seiten kommen sie auf den grünen Zweig. Und das führt dazu, dass es in dieser kubanischen Partei und Wirtschaftsplanung immer wieder Leute gibt, die dann von Ausländern, von ausländischen Wirtschaftsexperten interviewt werden und denen bereitwillig Auskunft geben, die das für unökonomisch halten, die also längst den Standpunkt einnehmen, der oder so, dass wir alle wieder an den Staat, das heißt wieder Kubaner, der durch diese Dorfverschluss oder so an Dollars kommt, abgesehen von den Kubanern, die auch in den Staat vertrieben teilweise Dollars erhalten als Lohn, die das Kubaner kriegen, sagt, werden sozusagen wieder in den Staat zu nehmen, womit das Geld auch wieder staatlich gebraucht werden kann. Zum Beispiel für den Weizenimport, da muss natürlich mit Dollars bezahlt werden, aber Kuba wächst kein Weizen, Brot wird aber für Bio verkauft. Das heißt, auf dieser Ebene besteht halt auch noch eine Möglichkeit für Kubaner, die halt nicht über Dollars verfügen, an diesen Importen teilzuhaben. Und das Zweite ist, dass auch die kommunalen Haushalte weiterhin also zentral verteilt werden. Das heißt, zum Beispiel Barbadero, wir sind ein Tourismusort, die machen dann natürlich viele Dollar. Das behält die Kommune aber nicht, sondern das geht wieder an die Zentrale und wird von da aus mit dieser Reichtum eben über das ganze Land verteilt, um auch den, zum Beispiel den nach wie vor unterentwickelten Osten auf dem Niveau wie die anderen Kommunen zu bringen. Das heißt, es ist halt immer noch ein Faktor von einem Versuch, an einer gleichmäßigen Verteilungsentwicklung darüber zu halten. Ja gut, zum Ersten, was die Dollarabschöpfung betrifft, das ist richtig. Der Staat hat jetzt zunächst mal den Dollarbesitz ungern gesehen, weil er das Eindringen des Dollars in die Zirkulation dazu geführt hat, dass die bisherigen Verteilungsprinzipien über die Bretter und über Peso, also über staatliche Läden, zerstört oder zumindest in irgendeiner Ordnung gebracht worden ist. Wer darauf verfügt hat, konnte natürlich Sachen an sich ziehen und deshalb woanders quält. Insofern war das erstmal eine negative Wirkung, die man auch eine Zeit lang zeitlangsmäßig gestemmt hat. Das war bloß vergeblich, weil wenn man den Tourismus zulässt, dann kommen die Dollars rein und zum Zweiten kommen sie über zweite Quelle noch rein, nämlich über die Verwandten aus Miami. Also exilierte oder ausgewanderte Kubaner, die pro Jahr 250 bis 500 Millionen, ist alles schwarz, deswegen weiß man nicht genau, also jedenfalls ein paar hundert Millionen Dollar irgendwie ins Land bringen. Jedenfalls auch genug, dass die amerikanische Regierung der Auffassung war, man könnte Kuba zusätzliche Schwierigkeiten machen, wenn man das verbietet. Diese Dollar sind im Land. Jetzt hat die Regierung beschlossen, als ersten Schritt, die von den Verwandten gestifteten Dollars sind legal. Weil wenn Dollar mal legal sind, kann man ihnen mal ansehen, ob sie von Verwandten oder von Trinkgeldern stammen oder aus sonstigen übrigen Geschäften. Jedenfalls dadurch hat der Staat, es aus folgendem Grund gemacht, das hat sie schon gesagt, er wollte die Dollars in die eigene Kasse kriegen, weil er sie gebraucht hat als Mittel auf dem Weltmarkt. Nur jetzt will ich auf eins noch ergänzen. Es ist ein Zeichen von Notlage, wenn der Staat die Überschussdollar seiner eigenen Leute, die privaten Dollar seiner eigenen Leute braucht, um am Weltmarkt das einzukaufen, was nötig ist. Andersrum, quantitativ gesehen reicht das nie. Es ist unmöglich, die Erdölrechnung und die Maschinenersatzteile und sonstigen Importe zu finanzieren mit den privaten Dollars. Natürlich, es lindert was, der Staat bringt sie in die eigene Kasse durch diese Läden, in denen die Kubaner einkaufen und die Dollars wieder abliefern. Und dann nebenbei bemerkt, ein Teil der Dollars muss man auch klar wieder umsetzen in Waren, die in den Läden zu kaufen sind. Also das ist gar kein 100% Einnahme, sondern von der muss abgezogen werden, dass der Staat in die Läden auf dem Weltmarkt einkaufen muss, damit die Dollars dort abgeliefert werden. Also das noch dazu als Ergänzung. Das ist auch nur ein Notprogramm. Das ist kein Mittel, um aus dem Dilemma rauszukommen, in dem Kuba steckt, auf dem Weltmarkt Devisen verdienen zu müssen, um auf dem Weltmarkt Erfolg zu haben. Bitte. Ich habe noch eine Nachfrage zu deinem Kommentar zu Castro gehabt, als du den Hagen in Deutschland hast. Da war dein Argument, das Kapital dieses ausländischen Investors verdreifacht sich erstmal und auch durch das kubanische Gut, das sein Leben verarbeitet. Dann wolltest du jetzt aber nicht behauptet haben, dass das Kuba diesen ausländischen Kapitalisten Gewinn daran nimmt, weil sonst ist dann angehört. Ja, das ist es. Leider. Das müssen Sie. Du kriegst die Kapitalisten nicht rein, wenn du sagst, machen wir mal Kapitalisten sind auf die feigsten Seite der Welt, da waren sie die riskant, risikofreudig. Die gehen auch bloß hin, wo es halbwegs sicher ist. Die Parteien sehen tatsächlich so aus, dass man sich gewinnt, daran stört. Ja. Stimmt das? Aber sieht das so aus, dass sie halt den Gewinn zwar rückführen können, also halt in Höhe des Kapitalanteils, aber das ist eben, und das natürlich diese Bedingungen irgendwie relativ gut sind, auch in im internationalen Bereich dort, dass es aber noch nicht garantiert ist von ausländischen Kapitalisten, dass der auf jeden Fall da Gewinn macht. Also, ja, die dreifache Rate, die Gewinnquote wird nicht garantiert. Nur muss man Folgendes bedenken. Also erstens, bei Transfers ist es garantiert, vertraglich garantiert. Was aber de facto trotzdem garantiert ist, eine Rendite, was jetzt kommen sie nämlich nicht mehr. Der kubanische Staat kann gar nicht umhin, selbst wenn das Geschäft nicht so gut geht, wie ursprünglich geplant, dann den Überschuss überwiegend auf der Seite des Investors zu lassen, damit er da bleibt und nicht mehr abzieht, beziehungsweise neue Lust haben einzusteigen. Das ist da auch mehr der Sachzwang der Kreditwirtschaft als tatsächlich ein expliziter Vertrag. Da hast du recht, es gibt keine Verträge, Verdreifachung der Investition in 10 Jahren. Andererseits ist es natürlich auch so, dass es insofern optimale Bedingungen sind, als sie nicht weder Krankenversicherung noch Sozialversicherung, Arbeitslosenversicherung, das wird alles von den Leuten, die dieses Kapital dort stellen, alles nicht bezahlen. Die stellen das Kapital, bauen irgendwelche Hotels hin, der kubanische Staat ist eine Art von Verleihfirmen, ja? Wo der kubanische Staat stellt sozusagen die Arbeiter und wenn halt einer ausfällt, wird der nächste eingesetzt und alles, was sozusagen hier unter den Lebenskosten fällt, wird weiterhin von dem unbedingt Sozialsystem des kubanischen Staates bezahlt. Ja. Da zahlen die absolut gar nichts, kein Pfennig dafür. Ja, das ist sozusagen ein Problem dabei, weil wenn sie halt sagen, jetzt brauchen wir uns um 20 weniger, dann zahlen halt 20 weniger, dann sind die anderen halt ohne Einkommen sozusagen. Also, das ist richtig, die kubanische Seite wirkt sogar in Prospekten, also in Anlageprospekten damit, dass es da keine Streiks gibt. Also dass sie garantiert für sozialen Frieden sorgt. Sie wirkt damit, dass die kubanische Arbeitskraft jederzeit ausbeutbar ist. Also das ist die Perversion, zu der sich der Staat herbeilassen muss, wenn er dieses System an dem System partizipieren will. Übrigens auch die kubanischen Arbeiter kriegen nicht die wenn sie in einem spanischen oder sonstigen ausländisch finanzierten Hotel eingestellt werden, kriegen keine Valuta, also keine ausländischen Löhne, sondern die Valuta bekommt der kubanische Staat und der kubanische Arbeiter bekommt Pesos. Nur in manchen Fällen hat sich jetzt der kubanische Staat in Ausnahmefällen dazu herbeigelassen, einen Teil des Lohnes auch in Dollar oder in anderen Valuta auszubezahlen. Aber als Prinzip ist es gewissermaßen eine Leiharbeitsfirma, ist der kubanische Staat wie eine Leiharbeitsfirma, der seine Arbeiter vermietet, das Geld bekommt und nach seinem Gutdünken das Geld weiterreicht in der Form, in der es ihm gerade nützlich erscheint. Wo bitte? Es ist eins, nicht der in der Hotelbranche kenne ich keins, es ist ein Projekt bei der Nickelgeschichte und der Zuckerraffinerie soll demnächst, da ist in Debatte als 100% Beteiligung, als Ausnahmegenehmigung. Ja, ich weiß ja auch nicht, warum das ist eine kanadische Firma, die den Nickelbergwerk modernisieren will und die will sich auch mal nicht reinreden lassen vom kubanischen Staat. Deswegen will sie 100%. Aber da brauchst du deinen Kopf jetzt zu zerbrechen, das wollen die halt so. Na ja, nichts dafür. Der kubanische Staat wollte eigentlich immer halbe machen, damit er entscheiden kann, nach welchen Bedingungen dort gearbeitet wird. Damit auch er entscheiden kann, nach den Maßstäben einer kapitalistischen Kompanie, da ist man halt dann halbe entscheidungsberechtigt. Das war die Idee dabei. Bloß wenn die ausländischen Kapitalisten dann nicht kommen oder zur Bedingung machen, sie wollen den Mehrheitsanteil und der kubanische Staat ist darauf angewiesen, dann hat er sich auch dazu herbeigelassen, dieses alte Prinzip fallen zu lassen. Das war ja die Frage, ob sich das lohnt, also das Also ob ja, die werden ihre Gründe schon haben, ich weiß ja auch nicht warum. Also der Unterschied ist doch der, vom Standpunkt des Investors, er muss sich halt dann nicht mehr bei den einzelnen Investitionen, Entscheidungen nicht mehr ins Benehmen setzen mit den Stellen des kubanischen Staats. Das erscheint ihm als Vorteil. Manchmal ist es aber auch Vorteil, sich ins Benehmen zu setzen, weil die es dann durchsetzen. Der andere Vorteil. Wenn der kubanische Staat sagt, es ist darin unsere Pflicht, für Pesos bei denen zu arbeiten, für sonst für Pesos, 200 Pesos zu arbeiten, dann ist es vielleicht überzeugender, als wenn der kapitalistische Staat, der kapitalistische Kapitalist von außen das sagt. Vielleicht. Aber so oder so ist gleichgültig, weil der kubanische Staat ja sowieso dafür garantiert, dass die kubanischen Arbeiter auch in Mehrheitsgesellschaften vom Ausland ohne Streik und ohne Protest die Pflichten verrichten, die ihnen auferlegt werden. Dafür garantiert er. Zumindest so lange, wie die Kubaner es mitmachen. Die Gewerkschaft organisiert das mit. Auf dem Papier ja. Auf dem Papier heißt es, dass die kubanische Gewerkschaft die Rechte der kubanischen Arbeiter wahrt. So heißen die Papiere. Ja. Nur wenn der ausländische Kapitalist sagt, er will folgende Arbeitszeiten und folgende Löhne bezahlen und mehr gibt es nicht, dann macht die kubanische Gewerkschaft ihr Recht geltend, das genau dann durchzusetzen gegen den Arbeiter. Ja, das ist jetzt keine Frage. Ich will auch nicht, das ist nicht zu beschönigen. Das ist tatsächlich eine Form, in der das durchgesetzt wird. Das geht auch irgendwann mal gegen die Arbeiter. Und es ist sicher der Tag nicht fern, wo es auch mal einen Streik gibt gegen die, wo dann der kubanische Staat das Problem hat, soll er jetzt tatsächlich sein Gesetz durchsetzen und die auf den Kopf hauen, oder soll er das Interesse von denen wenigstens zum Teil zur Sprache bringen und beim ausländischen Kapitalisten draufdringen, dass die Arbeitsbedingungen verbessert werden. Vor dem Problem steht der kubanische Staat todsicher eines Tages. Sind quasi die Arbeitsplätze bzw. Vorprodukte, die Arbeitsplätze ihrerseits herstellen. Also die ganze Spannung ist ja schon Kapital, aber was ist denn dann am Ende die Arbeitsplätze der Bevölkerung, die bisher für die Förderung vorgeschrieben war und die jetzt unter der Not, dass man mit diesem anfangen muss, einer neuen Betrachtungsweise unterzogen wird und dadurch auch unterstellt, dass die Betrachtungsweise der ausländischen Kapitalisten, die müssen billiger sein als im Vergleich fahren, in der Situation, dass der sich erstmal prinzipiell rechtlich gibt. Klar, bei den Einschränkungen, die der kubanische Staat von seiner Herkunft wieder macht, der hat sich ja im Arbeiten verpflichtet, aber den Standpunkt stellt er an der Stelle zurück. Das kann ich nicht mal machen, aber ich kann nicht. Wenn das eine verdrehte Darstellung ist, meine ich, die muss doch jetzt gegen die einer Liste die Versorgung sicherstellen können. Und ja, der Antwort ist auch klar, weil in dem Moment, wo der Druck der Kubaner nicht mehr hinter der kubanischen Regierung stehen will, das wird doch die Angst da drin stehen, das wissen Sie doch. Ja, da wollte ich noch mal die Frage machen, das frage ich noch schon mal jetzt. Was geht in diesem Raum und dann sagen wir ja quasi, bei uns läuft ja ökonomisch eher verdammt wenig, seitdem die alten Arbeitszusammenhänge rausgegangen sind. Das heißt, dass quasi wir können auch Arbeit zur Verfügung stellen für den Export, für Produkte, die in den Export gehen, weil im Inneren jede Menge Schwierigkeiten herrschen und die Arbeit nicht so effektiv eingesetzt werden kann, wie das gewünscht wird. Da wollte ich mich fragen, wenn die direkte Weiterverfolgung, ob das überhaupt vernünftig ist, angesichts dessen, wenn die konstatieren, die Faktorenlage nicht richtig und dies und jenes Produkt ist aktuell nicht ordentlich produzierbar, ob die Behauptung, die Arbeit müsste sich nun anders und nämlich im Sinne des alten Reproduktionszusammenhangs einsetzen, ob die überhaupt so richtig ist. Die Regierung wird ja das übernommen, dass quasi Arbeit von Haus aus effektiver eingesetzt ist, wenn damit politisch oder neue Was war die Frage? Ja, wo es denn überhaupt stimmt, dass der Abzug von Arbeitsgeld in den Bereichen muss ja auch nicht. Also es ist ja nicht so, Produktion, die ja immerhin auf die Versorgung und so weiter zustande bringt, und jetzt. Nein, das, also das, ist, das Problem besteht nicht darin, dass die gemischten oder ausländischen Gesellschaften Arbeitskräfte anfordern, die dann woanders fehlen. Vielmehr ist es so, dass Kuba über Arbeitskräfte verfügt, die in der gegenwärtigen Wirtschaft, wo ja sehr viel nicht funktioniert, mangels Rohstoffen und Ersatzteilen freigesetzt sind. Im Wortsinne nichts zu tun haben, selbst wenn sie nicht entlassen worden sind, zum Teil waren sie aber auch schon entlassen, also selbst wenn sie entlassen sind, tatsächlich dort keine Funktion, keine sinnvolle Beschäftigung, keine produktive Beschäftigung mehr nachgehen. Insofern ist das kein Problem. Ein Problem ist, besteht auf einer anderen Ebene, dass die weniger über die vom Staat dann verliehenen Arbeitskräfte, weil ja die aber dann wieder aussuchten nach ihrer Qualifikation, ein Problem besteht auf einer anderen Ebene, nämlich auf der Ebene, dass über die Libretta und die staatlichen Löhne mittlerweile nur noch ungefähr das halbe Budget eines normalen Menschen gewonnen wird, also nur noch ein halber Monat davon gelebt werden kann. Das heißt, ungefähr 15 Tage des Monats muss man auf andere Weise irgendwie Geld verdienen oder mal Mittel rankommen, so für bestimmte als Durchschnitt. Und das Problem führt dazu, dass hochqualifizierte Leute von sich aus ihre Jobs verlassen, um in Jobs oder in Gelegenheitsarbeiten einzusickern, in denen sie zu irgendwie zu Geld kommen. Zum Beispiel als Lehrer aufhören und als Taxifahrer Touristen rumkutschieren oder Kellner anheuern. Darüber gibt es tatsächlich Leute, die ihre Funktionen, in denen sie offiziell immer noch beschäftigt sind, liegen und stehen lassen oder noch nebenher verrichten und versuchen, möglichst viel Zeit für die eigentliche Verdienstquelle für Dollars einzusetzen. Das gibt es. Aber nicht durch die. Aber das reicht ja nicht. Das kostet aber nur 20 Peso, das war das falsch, nur für die Hälfte des Monats. Haben sie aber noch die 430 Euro Miete, fahren sich ja auch kaum an. Und ich kenne das, ich kenne das Wort Miete ja gar nicht. Abgesehen von den ganzen Leistungen, die ja noch dazu kommen, wie dann die Kinder in der Schule essen, die Arbeiter möglicherweise auf dem Bau gegessen haben, das wird auch nicht nochmal extra abgezogen, wie sie ja jetzt mal 50 Euro halt geben. Also das kommt ja alles sozusagen auf den Kuchen, das ist ja noch eine zweite Lohnmiete. Also es war sicher 94 war das so, wie du sagst, aber mittlerweile kommen viele aus den Tourismusbereichen oder im Taxifahrer, kommen viele als Akademiker auch schon wieder zurück. Ja. Also der Prozess hat sich ganz langsam eingesetzt. Ja. Es ist auch so, dass diejenigen, die solche Tätigkeiten nachgehen, jedenfalls Einzelne, es gibt also keine direkten Untersuchungen, aber jedenfalls einzelne Untersuchungen, wo die geäußert haben, sie würden sobald als möglich wieder als Lehrer oder Professoren oder Ärzte tätig werden und es nur als vorübergehende Notmaßnahme ansehen und keineswegs als, jetzt haben sie endlich das Gelbe vom Ei gefunden, nämlich die Marktwirtschaft. Also das ist keine Zufriedenheit, die da angerissen ist, aber in gewissen Zeiten, und ich weiß nicht, ob du da ein optimistisches Bild zeichnest, in manchen Bereichen mag das so sein, aber es gibt immer noch, auch im letzten Sommer, genügend Akademiker, die rumkutschieren, den ganzen Tag Zeit haben, um solche Menschen wie dich und mich durch Kuba zu fahren. Wenn man sich fragt, die haben doch was Besseres, können doch was Besseres tun. Oder zum Beispiel auch ein so Fall, in Kuba ist ja das ganze Dienstleistungs-, also Reparaturwesen, staatlich organisiert gewesen. Und mit Zunahme des Mangels war es für die staatlichen Handwerker, man kann fast sagen, eine Notlage, deswegen eine Notlage, nicht für die staatliche Firma zu arbeiten, sondern auf eigene Rechnung. Also sich krank zu melden oder abwesend zu sein und in der Nachbarschaft alle möglichen Rohre zu flicken. Weil da haben sie dann mehr verdient als wenn sie für die staatliche Firma gearbeitet haben. Andererseits brauchen sie natürlich für ihre Privatgeschäfte, brauchen sie natürlich Materialien. Wo kommen die her? Aus der Firma. Und dadurch wird die staatliche Handwerksfirma, die sowieso schon ineffektiv mittlerweile produziert oder arbeitet, noch ineffektiver. Und das sind so Entwicklungen, wo Leute aus Not Funktionen vernachlässigen, für die sie eingeplant sind, und dadurch die staatlichen Funktionen noch schlechter werden. Und dadurch der Drang und die Not auf Notgeschäfte im informellen Sektor immer größer wird. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. an der Basis, habe ich es vorhin bei den Bauern gezeigt, an der Basis fressen sich lauter Notlagengeschäfte in die staatlich geplanten und verteilten Arbeitsabteilungen ein. Und von oben her macht der Staat mit seiner Einführung des Kapitalismus über Joint Ventures sein Teil dazu, und zwar sein wichtigeres Teil dazu, das Land der Herrschaft des Werks zu unterwerfen, obwohl er es eigentlich nicht will. Und jetzt will ich noch was dazu sagen. Es geht mir jetzt nicht darum, jemanden zu entschuldigen oder anzuklagen. Aber es wäre ein Wunder, wenn in Kuba durch den Beschluss der Partei etwas funktionieren würde, was nirgendwo auf der Welt geht. Nämlich, dass Arbeit fürs Kapital den Leuten nützt. Das kann nicht funktionieren. Das kann man bestenfalls bremsen, die schädlichsten Wirkungen kann man bremsen durch politische Maßnahmen. Man kann aber unmöglich die Akkumulation für kapitalistische Gesellschaften vereinen mit einer gleichmäßigen Hebung des Lebensstandards der breiten Massen. Das geht nicht zusammen. Das geht in der dritten Welt überhaupt nicht. Das geht selbst bei uns nicht. Schaut euch um. Da in Berlin. Ja, ich finde es auch einfach, dass du die ganzen Volkerwirkungen schon aufzählst. Und was ich einfach erzählt habe, dass du nur die ganzen Volkerwirkungen aufzählst, da was nicht besser an, oder dass solche Leute gemacht werden. Und die ja klar sind, die sind blöd. Die Wirkung, die du aufgezählt hast, aber die wissen nicht, dass sie nicht selber. Und versuchen deswegen ja wieder gegenzusteuern. Also das, was ich vorhin erzählt habe, mit der Dollar-Einführung. Ja. Das ist irgendwie ein bisschen übergangen worden, wenn man nur sagt, naja, das Geld, das man die Dollar für reinkommt, den Staat, ich weiß nie im Leben, irgendwelche Öl ganz bezahlen. Klar, aber der Gedanke war ja ein ganz anderer. Der Gedanke dabei war, der Dollar-Einführung war ja, um zu verhindern, eben eine Folgewirkung zu verhindern, und nicht, dass sich dann zwei getrennte Märkte aufmachen, dann kriegt man keinen Dollar mehr, und so ein Schwarzmarkt sich entwickelt. Ja, bloß entscheidend ist doch was ganz anderes an der Stelle. Nicht, dass das Geld nicht reicht, sondern dass das Rankommen an Notwendigen abhängt vom Geld. Nicht mehr vom Bedarf, vom Bedürfnis, sondern abhängt von der Verfügung über Geld. Wer aus irgendeinem Grund, aus irgendeinem Zufall oder aus welchen Gründen immer Zugang hat zu Dollar als Kellner oder als Taxifahrer, der kann die Notlage überwinden. Wer weniger Zugang hat, der braucht ja das Zeug genauso. Der kommt ja nicht dran. Oder muss anfangen, Geschäfte aus Not aufzumachen, die dann Zusammenhänge ruinieren, die zurzeit gar nicht funktionieren, die aber nicht genügend einbringen für das normale Leben. Also dass das immer mehr das Geld zum Maßstab wird, des Rankommens an Gebrauchswerten, heißt andererseits, es wird auch immer mehr zum Ausschluss von Gebrauchswerten für alle diejenigen, die zu wenig Geld haben. Das ist meine eigentliche Kritik am Geld oder das eigentliche Problem, was da drin liegt, und weniger die, ob es jetzt genügt oder nicht genügt. Nein, da gibt es keinen Vorschlag, da gibt es keinen Vorschlag. Es ist in der Tat so, es gibt keinen praktischen Vorschlag, dieser Wirkung des Geldes zu entkommen, wenn die ganze Welt kapitalistisch organisiert ist. Und wenn dann also eine Insel wie Kuba versucht, an dem festzuhalten, was es früher gehabt hat, dann sind diese Wirkungen nicht zu umgehen. Dann sind sie bestenfalls zu bremsen, solange er dazu fähig ist, solange er die Macht dazu hat, solange das Volk willig dazu ist, die Bremserei mitzumachen. Aber es gibt keine Methode, den Wirkungen des Kapitalismus zu entgehen. Die gibt es nicht. Es ist eigentlich, die Hauptbotschaft von mir ist nicht, die jetzt auf den Kuban rumzuhaben, sondern bedenk mal, woher das kommt. Dass ansonsten der ganze restliche Globus sich dem unterworfen hat, dem sich Kuba, oder fast der ganze Globus sich dem unterworfen hat, dem Kuba zu entkommen versucht. Nämlich der Herrschaft des Geldes, der Herrschaft des Kapitals. Ich habe vorhin extra ganz am Anfang gesagt, bei uns, wenn schon irgendwie eine Krankenkasse was reduziert, heißt notwendig Globalisierung. Wenn irgendwo der Lohn gesenkt wird, Globalisierung. Da geht es um Pfennige oft bloß, und schon zieht das Argument, man kann nicht anders. Ja, solange die Massen in den kapitalistischen Ländern sich so verhalten, kommt Kuba nicht umherum, diesem Dilemma des Werts sich auszusetzen und bestenfalls, solange sie willens und fähig dazu sind, zu bremsen und zu mildern. Das ist völlig klar. Aber einen praktischen Vorschlag, wie kann man es anders machen, gibt es nicht. Kann man da vielleicht mal eine Parallele ziehen zu China? Die unterwerfen sich ja wahrscheinlich auch in diesem kapitalistischen. In der kapitalistischen Wirtschaft, aber sie behaupten andererseits, sie haben eine Marktwirtschaft, aber eine sozialistische Marktwirtschaft. Das heißt, letzten Endes bestimmt die Partei, wie weit das da ausrufen. Können wir mal da Parallelen vielleicht ziehen, so ein bisschen? begrenzt, denn das ist ein eigenes Thema. Aber einen Punkt möchte ich doch mal zu bedenken geben. Was in Kuba passiert, ist nicht das gleiche wie in Kuba. Was in China passiert, ist nicht das gleiche wie in Kuba. Dass man das Problem hat, an die Wiesen ranzukommen und dadurch gebremst oder nicht gebremst, Teil des Landes den Herrschaft, der Herrschaft des Wertes zu unterwerfen. Kuba hat China hat einen anderen Standpunkt, die wollen Weltmacht werden und den Kapitalismus dazu benutzen. Und dafür stürzen sie Millionen ins Elend. Das ist entscheidend nicht, dass die Partei es macht. Wenn es nicht die Partei machen würde, wird es eine andere Mannschaft machen. Aber dass in Kuba tatsächlich die bisherige Garantie durchgestrichen wird, dass das ganze Land umgemodelt wird und zurechtgemacht wird, für diesen Standpunkt Überschüsse zu erzielen, um als Konkurrenzweltmacht gegen die USA eines Tages anzutreten, ist was ganz anderes. Hat mit Kuba gar nichts zu tun. Ist auch nicht, dass China an Sozialismus retten will mit Notmaßnahmen. China will Weltmacht werden und setzt dafür sein Volk ein und nimmt es her und springt ziemlich hart mit dem Volk damit um für diesen Zweck. Also da sehe ich keinerlei Parallele. Ja. Das ist richtig verstanden. Dass Kuba seit 90 gar keine ernsthaften Fehler gemacht hat, war es unmöglich, das Niveau zu halten wie vorher. So ist es ja. Also Fehler haben sie schon gemacht. Da wo sie meinen, wenn sie meinen, man könnte das Kapital, wie der Fidel Castro war zum Beispiel ein Zitat, man könnte es so einfach so rechnen, das sind falsche Auffassungen. Nur, was wäre, wenn er richtig rechnet, dann würde er sagen, pass mal auf, Kubaner, wir müssen Folgendes machen, damit wir die Wiesen kriegen, müssen wir Hotels bauen, wir können sie nicht allein bauen, wir brauchen Ausländer dazu, wir müssen ihnen garantieren, dass sie Gewinne transferieren, sonst kommen sie nicht. Und wenn es gut geht, bleibt bei uns auch was hängen. Wenn es schlecht geht, fließt aller Gewinn fort. Ja klar, das machen sie auch noch, bloß da müssen sie die Medikamente erstmal auf den Weltmarkt bringen, weltmarktreif machen, da brauchen sie wieder Kapital dazu. Das ist nämlich das Problem. Höchst und wie sie alle heißen. Das sind doch Märkte, die sind längst bestimmt durch Maßstäbe, die in Deutschland und USA und Großbritannien durch die dortigen Aktiengesellschaften bestimmt sind, in den Markt einzudringen. Dabei gab es ungeheuer nicht bloß Forschungs. Bemühungen, die sie ja aufbringen, sie bringen ja Produkte, die Produkte auf den Weltmarkt unterzubringen, braucht es Millionen, wenn nicht Milliarden, um das tatsächlich den Markt aufzureißen. Hat Kuba nicht. Kuba macht zum Beispiel folgendes Notprogramm oder folgendes Beiprogramm. Sie bieten in Deutschland und in den USA Privatleuten an, sich dort Herzen und Nieren und sowas verpflanzen zu lassen, das beherrschen sie und machen es zu einem Bruchteil des hiesigen Preises. Ja, da kriegen sie auch ein paar Devisen dafür. Ich will gar nicht anfangen, ob da ein paar Kubaner dann nicht keine Herzen kriegen. Das ist ja auch auf einem anderen Blatt. Aber das ist doch lächerlich an der Not, unter der Kuba leidet. Das ist nicht das Mittel, um rauszukommen. Das sind Tropfen auf dem heißen Stein. Und die, du hast da zu dem Punkt? Ja, ich habe noch eine Frage. Ich würde gerne in die klassische Diskussion gehen, weil was ich mich irgendwie frage, ist, inwieweit es nicht einfach auch notwendig wäre, jetzt von. Ja, insgesamt von der gesamten Staatsorganisation einfach sich sozusagen diesen Bedingungen des ja, langsam eindringenden Kapitalismus, den stimme ich absolut zu. Also da können sie sozusagen nicht raus und haben sie auch keine andere Chance. Aber inwiefern dem nicht insofern Rechnung getragen werden müsste, als man sich dann zum Beispiel in Fragen von gewerkschaftlicher Organisierung oder irgendeiner Art von Selbstorganisation der dort arbeitenden Menschen und so weiter halt auch Rechnung zu tragen. Weil was ich im Moment sehe, ist, dass sozusagen eine staatlich garantierte maximale Ausbeutung der kubanischen Arbeiter und Arbeiterinnen ist. Und die Ansätze irgendwie sich dem sozusagen, ja, im klassischen Sinne in der Organisierung gegen dieses Kapital, was es in jedem anderen kapitalistischen Land gibt oder zumindest in den Rudimenten gibt oder wo zumindest die Ansatzform davon da sind, das gibt es halt einfach in Kuba überhaupt nicht, weil die Gewerkschaften irgendwie so lange sozialistisch waren und total andere Funktion hatten. Und also das ist so das eine und ich meine auch politisch finde ich die Frage, inwiefern halt, also was für, ich meine, weiß es ja auch nicht, aber was für Auswirkungen das haben wird, wenn du sozusagen Öffnung hin zur Marktwirtschaft hat und politisch halt einfach überhaupt nicht Rechnung trägst und diese sehr zentralistischen hierarchischen Strukturen beibehält. Und da habe ich persönlich so ein bisschen Bedenken, dass das irgendwann einfach nicht mehr funktioniert, dass es irgendwann umkippt und dass es in möglicher Weise weiter tut, aber dass die Gefahr, dass es, ja, jetzt keine Prognosen wagen, aber das, siehst du auch, dass es ein Problem ist? Also ganz viele der Wirtschaften doch auch Genossenschaftsfragen angestellt. So die Frage, ob das zersetzt, aber wie das nicht geht, wenn die Arbeiter das sozusagen aus eigenem Antrieb machen. Also zum Beispiel in der Landwirtschaft werden die ganzen Staatsbetriebe oder diese riesen Dinger, wo die Leute einen Staatsgrad gekriegt haben, egal wie viel sie gearbeitet haben, die sind jetzt auf Genossenschaftsbasis umgestellt. Und die Leute bekommen halt das, was sie selber erwirtschaften. Nee, das meine ich aber auch nicht, das weiß ich, aber das meine ich nicht. Ich glaube, das sind doch tendenziell sozusagen die Ansatzpunkte, wo man sagen kann, das wollen wir selber aus. Was? Das wollen wir selber aus. Nee, das meine ich aber auch gar nicht. Ich glaube, dass das sozusagen diese kooperativen Hintergründe sind, meiner Ansicht nach, die sinnvollen Ansatzpunkte, wo man sagen kann, dass die halt versuchen, einfach eine Art von Selbstorganisierung dahin zu kriegen und es einfach in die Hand zu nehmen. Was ich aber meine, ist, die Leute, die eben in den Joint Ventures entweder jetzt voll oder zumindest teilkapitalistisch organisierten Betrieben arbeiten, die haben halt einfach überhaupt gar keine Absicherung und Rechte. Und wenn sie irgendwie so funktionieren, wie sich die Firmenleitung das wünscht, dann werden sie einfach simpel ausgetauscht. Und das ist doch eine Frage irgendwie, ob da nicht langsam, ich meine, ich will doch gar nicht sagen, dass das jetzt ein wahnsinniger Vorwurf ist, dass es in den letzten 5 Jahren nicht passiert ist, aber ob man da nicht mal irgendwie sozusagen denken müsste und in eine Richtung gehen müsste, dass es da halt auch eine Gegenwehr gegen diese einzelnen Kapitalismus gibt. Und das wird, so viel ich weiß, zumindest von staatlicher Seite, also mindestens nicht gestützt, wenn nicht verhindert. Jetzt will ich gleich was dazu sagen, weil du... Nicht direkt, also ich denke, das ist einfach der falsche Ansatz. Ich habe die Frage noch von Jonas und Peter, gerade mit dem Gewerkschaft, der genau diese Frage passiert. Genau das ist das Problem. Ich verstehe nicht, warum du die Kuh beschäftigst, wenn du sagst, wenn du die Kuh angeschlagen hast, du gerade mit dem Kapitalismus, dann ist das die Gefahr, dass ganz klar das sich ändern wird, denn es ist. Wir reden, glaube ich, alle diese Fragen. Aber was wollen wir auch nicht gesprochen haben, dass ich Teufel kaufe, auch Kapital, also ich muss nur noch einstellen. Da war gerade eine schauspielige Verholung gemacht. Wollen wir auch nicht. Das ist die Frage. Unsere zweite Frage ist, wie können was wir hier für die Bauern machen, und sie führen uns in unserer Diskussion, wie können wir verhindern, dass Kapitalismus in vollem Maße der Einzug erhalten hat, wie können wir sie da unterstützen? Wir können uns alle mit der Gewerkschaft in Kuba diskutieren, was, wie müssen sich die Gewerkschaften im Kapitalismus mit den Transitionen verhalten? Die müssen nämlich von Staatsfragen-Geschichte in eine Oppositionsgeschichte. Das ist nicht einfach, und da muss man das Vierungskommissar sagen, das war ein Grund, das ist einfach falsch. Darauf, diese Liebespolitik danach sind, und dann mit Ruhe aufzudiskutieren. Und genauso eben ist die andere Frage, dass ein Farmer nicht Was ist nicht in Ordnung? Sich hinzusetzen und was zu machen? Das ist ja mit meiner Position. Ja. Ich glaube, es ist ein Unterschied. Der Grund ist der Richtung. Und dann von Anfang an angekündigt. Weder Richtung noch Jubel. Es ist ein Unterschied, ob Castro zu seinen Leuten sagt, wir sind angekündigt und das und das und das, aus diesen und jenen Gründen. Geht das und das nicht, ob er das sagt, oder ob er sagt, wenn wir ein Joint Venture für die Ägypten passieren, diese Gewinne waren bestimmt. Es ist ein Unterschied, ob eine Bevölkerung, die wirklich, und ich kann das einigermaßen mit beurteilen, weil ich das von Kuba kenne, sehr viel Wunsch gemacht, sehr viel Pionierarbeit für den dritten Weltkrieg war fort. Man hat alles tun, alles mögliche unvernünftige mit seiner Produktion gekommen gemacht. Und wie nicht damit eigentlich eine Menge. Und auch wenn die Genossen das eigentlich, dass sie ein bisschen oder so ein bisschen getränkt war, dass das in Kuba war. Ich bin nur der Meinung, dass Kuba nicht in das AGB gezogen wurde, sondern das AGB Kuba verholfen hat. Das ist auf jeden Fall. Also es hat mich auch ein wenig gestört, dass Wagner war etwas so anzuhören, dass Kuba in ihrer Rolle als Agrarstaat gehalten wurde. Die Wirkung ja, aber es gehalten wurde. Die Wirkung stimmt, das würdest du auch zustimmen. Die wird von hier, und die wird von hier. Aber das, was Kuba, was da von der DDR passierte, in dem Außenhandel, dass der DDR-Arbeiter, der bei Gott als ganze Idee, dass den Neckermann wirklich produziert hat, die soziale Kosten, das Leben hat, war eine konditionierte Idee. Dass all das nicht berücksichtigt wurde, dass am Ende der DDR noch steht mit Minus. Es ist ein Unterschied, ob man es so objektiv sieht, dass eigentlich wirklich ein Zeichen nicht bereit, oder ob man eben den Fehler macht, was ganz macht. Und leider Gottes schafft Wolkowski noch in der DDR macht. Das ist ein großer Unterschied. Ich habe schon gesagt, dass man ausgesprochen hat. Es gibt doch nicht das Problem, Das mag schon sein, nur die Rechnung hat zwei unterschiedliche, wie sagt man da, Parameter in der Wissenschaft. Entweder du sagst, du rechnest dir Kapitalist, folgendes ist der Input, also so viel Kapital schießt du ein, das ist der Preis und hast du Überschuss. Und die andere Rechnung, und das ist die Rechnung, die Kuba machen muss, ist, jedes Geschäft hat sich gelohnt, wo Devisen reinkommen. Das ist eine ganz andere Rechnung. Da kann man sehr auch durchrechnen. Das heißt nämlich, man darf für Devisengeschäfte nicht mehr Devisen aufwenden, als man dann reinkriegt. Aber das heißt nicht, dass erfolgreiche Devisengeschäfte heißen, nicht etwa beinhalten könnten, Reichtum aus dem Land fließt ab. Weil man nämlich Arbeitskraft und Produkte von Arbeit verkauft, verschleudert und froh sein muss, dass man überhaupt Devisen kriegt, unabhängig davon, ob man dann mit den Devisen den Leuten, die es erarbeitet haben, genauso viel geben kann, wie sie brauchen, um zu leben. Das ist ein anderer Standpunkt. Den Standpunkt haben die Ostblockstaaten auch in der letzten Phase dauernd gehabt, da gab es ja auch Reichtumsabfluss. Also durchgerechnet heißt nicht in Ordnung. Von durchgerechnet heißt, nach welchem Maßstab denn durchgerechnet? Ist wirklich Reichtum ins Land gekommen oder ist ihm bloß Devisen gekommen? Ja, du fragst mal. Und so weiter. Was dann für den Landtag bedeutet wurde, dass dann diese zentrale Lenkung dass ich diesen Internationalismus natürlich auch nicht auf diese Rolle spielen kann. Dass wir eben alles an Positionen bräuchten, sondern dass eigentlich, was man auch sagen muss, dass die Selbstordnung verfügt. In der Koalition eben, dass wir auch so als Polizeibegleitung, die Erschaffung der Ideologie. Also, das halte ich nicht für sachgerecht. An einem Land wie Kuba, was in dieser Notlage ist, eine neue Modelldiskussion anzuzetteln. Ob vielleicht die Notlage ein neues Modell von Mischung zwischen Selbstorganisation und Zentralismus gebiert, was man dann sagen kann, immerhin ist dann wenigstens das rausgekommen. Wir haben nämlich ein ganz anderes Problem. Und das Problem ist auch objektiv ein anderes. Es gibt nicht das Problem, wie viel Zentralismus und wie viel Selbstorganisation für einen erlässt man. Es ist gegen Zentralismus überhaupt nichts einzuwenden, wenn der Zentralismus heißt, es wird geplant, es wird festgestellt, was haben wir für Ressourcen, was will man mit den Ressourcen anstellen, und dann muss man planen, wie man die Ressourcen zu dem Ziel hinführt, was man haben will. Dazu braucht es sowas wie Zentralismus oder Zentralismus weg, zentrale Planung. Selbstorganisation ist überhaupt kein positiver Wert für sich. Da hat sie vorhin schon mal darauf hingewiesen, dass die Auflösung der Staatsfirmen in Kooperativen zunächst mal gegenwärtig einen ganz anderen Zweck haben. Nicht, jetzt wird endlich die Demokratie in Kuba eingeführt oder demokratisiert oder irgendwie der selbst hat endlich einen Wert. Sondern die alten Staatsfirmen sind nicht mehr zu halten wegen der technischen Größen, die nicht mehr zu reparieren sind, wegen des Erdöls, wegen des Energieverbrauchs, den sie in dieser Form nicht mehr aufrechterhalten können. Aus Not müssen sie produktive Produktionsorganismen, Organisationen einstellen, reduzieren und den Leuten überlassen, wie sie es durch Eigenarbeit kompensieren. Es ist also eigentlich ein Rückschritt, wenn sie die großen Staatsfirmen zerschlagen oder sich auflösen lassen in Kooperativen, weil die Kooperativen nämlich keine produktive Arbeit im Sinne von, da wird menschliche Arbeit eingespart, sondern produktive höchstens in dem Sinne, dass die nicht mehr gehenden Maschinen ersetzt werden durch Gebastel und durch Überengagement, durch Selbstausbeutung, hat sie gesagt. Und die nächste Stufe ist nämlich die, dass wir die Kooperativen, die ihrerseits wieder nicht funktionieren, weil sie nämlich noch bestimmte Momente von Maschinisierung und Kooperation unterstellen, dass man die noch weiter auflösen lässt in lauter Einzelbauernwirtschaften. Die sind dann möglicherweise gemessen an den unproduktiven Kooperativen wieder produktiver, was den Produktausstoß betrifft, aber nicht produktiv, was die Schonung von Arbeitskraft betrifft. Sondern wird nämlich dann auf Kosten des Einzelbauern, der rund um die Uhr zu arbeiten hat und mit dem Vieh aufstehen muss und so weiter und nicht mehr die alten Errungenschaften genießen kann, auf dessen Kosten wird dann nämlich Überarbeit abgefordert. Und er muss es machen, weil nur wenn er Überarbeit macht, kann er genügend Geld verdienen und selbst die restlichen Sachen noch kaufen, die er über die Schweine hinaus braucht. Denn von Schwein allein kann man auch nicht leben. Also da muss man aufpassen, dass man nicht seine Modelldiskussionen verwechselt und Vorlieben für bestimmte Formen verwechselt mit den Notlagen, die dort passieren und dort zur Zerschlagung von produktiveren Formen der Produktion führen. Manchmal auch von unproduktiv. Das kann ja durchaus sein, dass tatsächlich unproduktive Formen der Produktion jetzt sich rächen, aber das ist bestimmt nicht der Dualismus zwischen groß-klein, zentral selbst, spontan geplant. Die Differenz ist bestimmt nicht. Aber ich frage mich ernsthaft, also wie die Prozesse nach außen kommen werden, wenn man die Prozesse nicht versucht, was willst du damit sagen, wenn es neue Schloss schlechter ist, muss man doch noch sagen dürfen, dass das. Dass der Kapitalismus den Kubanern was Schlechteres aufzwingt, als sie bisher hatten. Das wird man doch wohl im kapitalistischen Land noch sagen dürfen, oder? Und nicht gleich ins Lob verfallen, Gott sei Dank ist ihnen was Neues eingefallen. Was, ich möchte das alles als Kritik am Kapitalismus formulieren und nicht als Lob am kubanischen Volk, was finde ich genug ist, auch in relativ schlechten Lagen noch was draus zu machen. Das ist mir ja auch recht, wenn sie das schaffen. Das ist aber nicht meine Botschaft, dazu brauche ich mir hier herzustellen. Das können Sie selber. Ich möchte das anders klar machen. Ich möchte klar machen, dass auch in Kuba es nicht möglich ist, die Gesetzmäßigkeit des Kapitalismus volksfreundlich zu gestalten. Das geht nicht. Und deswegen war auch vorhin mal Hinweis drauf, solange die Menschen in diesem Land sich den Kapitalismus gefallen lassen, haben die Kubaner keine Chance, dem Kapitalismus zu entkommen. Allein. Geht nicht. Das muss man einmal zur Kenntnis nehmen. Aber nicht zur Kenntnis nehmen zu sagen, also sollen sie sein lassen, das ist gar nicht meine Botschaft. zur Erkenntnis nehmen, also überlegt euch, was ihr hier machen könnt. Aber wir haben diese Diskussion in Kuba selbst geführt, und zwar öffentlich. Nicht in irgendwelchen Begriffen, die die Regierung und Volk von dem Dauer redet, sondern öffentlich. In meiner Information gibt es in Kuba seit jeher und mit nicht abnehmenden Maße Repressionen gegen Schriftsteller und kritische Journalisten. Das ist die Information. Was gibt es da nicht? Repressionen gegen Journalisten und Schriftsteller. Was möchtest du denn damit sagen? Ich möchte nicht damit sagen, dass du mal einen Begriff redest von Volk und Regierung. Und ich fordere eine öffentliche Diskussion vor. Wir leben jetzt hier in einer. Warum förderst du die? Was soll die bringen? Wozu ist die nützlich? Bitte schön, was hast nicht gesagt, aber in Stimmbruder gibt es enorme akademische Kader. Höheren akademischen Ausbildungsgrad als in vielen industrialisierten Ländern. Habe ich gesagt, ja. Und da kann man doch wohl mit Fug und Recht öffentlich mit Zulassung einer breiten öffentlichen Diskussion vorstellen. Aber was soll in der Diskussion passieren? Öffentliche Diskussion ist doch nur eine Grundbedingung für jeden Fortschritt. Da wäre ich auf das, was die Öffentlichkeit betrifft. Und jetzt sind Ausländer auch möglicherweise in der Lage und auch das kapitalistische Ausland. Natürlich muss man einfach sehen, sonst wäre auch für die Voraussetzung. Kapitalhilfe zu leisten, um in die Mitte zu gehen. Und wenn wir mal hier in Asien rumdrehen. Normalerweise ist es ja so, dass das haben viele Länder wahrscheinlich auch nicht gerade perfekt gemacht, wie Indien und so weiter. Ungültig waren, die vor allem jetzt ungültig sind. Aber das ist der alte Streit von vorhin. Jetzt will ich was anderes sagen. In diesen Formen, diesen politischen Formen, wo politische Preise ausgehandelt worden sind und auch politische Kredite vergeben worden sind, hat Kuba Verwaltungskredite bekommen, die am Ende der DDR als Außenhandelsforderungen bestanden haben. Die Kredite haben ungefähr die gleiche Qualität wie die Kredite, die DDR-LBGs am Schluss der DDR hatten. Nämlich, es waren Steuerungs- und Planungsinstrumente, haben mit einem kapitalistischen Kredit null zu tun. Der BRD-Standard war sofort gesagt gegenüber Kuba, was, das sind 2 Milliarden Außenstände, die seid ihr uns schuldig. Das ist die eine Seite, Kapitalhilfe. Ihr seid die 2 Milliarden uns schuldig und bevor ihr die nicht zurückzahlt, kriegt ihr keinen Peso und keine Marke. Mehr noch. Alle Handelsverträge, die Kuba mit DDR hatte, sind gestrichen. Also, das heißt, wir verunmöglichen euch zugleich auch.